Bevor es mit dem nächsten Podcast losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt auf iTunes Podcasts bewerten. Solltet ihr die Apple Podcast App benutzen, könnt ihr das auch mit dieser App tun. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr meine Podcasts bewerten würdet auf iTunes, denn das hilft mir, in den iTunes Podcast Charts nach oben zu steigen und auch von anderen Interessierten wahrgenommen zu werden. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Hallo zu den Podcast-Hörern. Ich wünsche euch einen wundervollen, wahrscheinlich Freitag, vielleicht auch Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag oder Mittwoch, wann auch immer ihr diesen Mitschnitt hört. Ich habe es gerade eben schon zu meinen YouTube-Freunden gesagt. Letzte Woche gab es zum Ende der Sendung ein kleines technisches Problem. Mein Mikrofon knisterte. Das war so ein bisschen Staub, der sich da über die Jahre gesammelt hat. Nein, es war Apple. Ja, also ich habe Sierra mir auf mein MacBook gespielt und das verursacht wohl bei USB-Mikrofonen diese Probleme. So, wenn ihr im Hintergrund gerade irgendwelche Kinder hört, ich sag mal so, in gewisser Weise bin ich selber dran schuld. Vor 8 Jahren habe ich mich dazu entschlossen, Kinder in die Welt zu setzen und kannst du machen, was du willst. Da gibt's auch nie einen Bugfix für, die bleiben so laut. So, das soll es mal an bekloppten Zoten zu Beginn eines Podcastes oder Livestreams gewesen sein. Denn jetzt geht's hier wirklich um das harte Thema UFC MMA. Eins muss ich definitiv noch sagen. Ich bin mittlerweile wieder aktiv geworden. Und zwar auf twitch.tv/RickyPalm. Und was da abgeht, geht wirklich über keine Kuhhaut. Also da spielen sich Szenen ab. Jedes Mal, wenn ich live streame, das gab's so noch nie auf Twitch. Ja, ich empfehle jedem, den Twitch-Stream sich vom Samstag nochmal anzuschauen. Der geht insgesamt, glaube 6 Stunden. Ich trinke 3 Flaschen Wein, telefoniere mit 4 verschiedenen russischen Empfangsdamen und die Sendung wird dadurch beendet, dass meine Frau mir den Strom abstellt. Also das ist ein kleiner Teaser. Und dann vielleicht noch was, wenn ihr schon jetzt auf twitch.tv/RickyPalm euch den geilsten Twitch-Stream eures Lebens reinzieht, dann folgt mir auch auf Twitch, denn ab 60 Follower, da gibt's die Facecam. Also, da würde ich mal sagen, hinter. So, der Chat ist natürlich wieder zum Mitmachen animiert. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr gern über Dinge reden wollt mit mir oder einfach mal Sachen loswerden wollt, dann postet die bitte in den Chat, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Der Döpp ist mittlerweile auch schon da, also meine alten Buddies sind wieder vereint, Arthur ist da, mit dem habe ich auch einen schönen Samstagabend verbracht, der Tarek ist mit dabei, wundervoll. So, also zunächst möchte ich mal darüber reden, dass Stipe Miocic in der MMA Hour sich etwas negativ über seinen UFC-Vertrag geäußert hat. Er hat zu Recht moniert, dass er es ein bisschen ungerecht findet, wenn der Herausforderer in einem Titelkampf mehr verdient als der Champion. Das war im Overeem-Miocic-Kampf im Sommer jetzt 2016 der Fall. Und Miocic ist jetzt keiner von der Sorte, der einfach nur rummosert, sag ich mal. Der MMA-Guerilla ist auch wieder da. Hallo, sag ich zurück. Miocic hat das relativ gut erklärt. Er hat gesagt, okay, ich habe den Vertrag unterschrieben, von daher ist es im Endeffekt mein Problem, aber wenn du dann die Zahlen schwarz auf weiß siehst und die Unterschiede erkennst, dann ärgert man sich doch schon ziemlich. Und er fordert mehr oder weniger die UFC oder WME jetzt auf, da am Vertrag nochmal ein bisschen nachzubessern. Und ich bin der Meinung, dass die UFC diesen Schritt auch gehen sollte. Prinzipiell hat mich das natürlich zum Überlegen animiert und ich habe mir gedacht, warum ist das so, dass viele UFC-Kämpfer immer noch langfristige Verträge unterschreiben? Und warum Kandidaten, die kurz davor stehen, zumindest mal einen Titelkampf zu bekommen, sich nicht Klauseln in ihre Verträge schreiben lassen, die zum Beispiel sagen, wenn ich Champion bin, verhandeln wir neu über meinen Vertrag oder meine Kampfbörse steigt oder so. Und ich habe versucht, im Internet so ein bisschen was darüber herauszufinden. Da gibt es natürlich unzählige Vermutungen, es gibt nie was Konkretes, dazu äußert sich halt niemand. Es ist nur so gewesen, dass diese langfristigen Verträge geschlossen wurden zu einer Zeit, als natürlich die UFC noch mehr Konkurrenz hatte durch Pride und auch durch Strikeforce und durch andere Organisationen. Und da wollte natürlich dann die diverse Organisation dafür sorgen, dass ihre Zugpferde langfristig an die Company gebunden werden und nicht zum Beispiel einen Titelkampf gewinnen, ihren Titel einmal verteidigen und dann beim nächsten Mal bei irgendeinem Pride-Event auftauchen. Diese Zeit ist eigentlich jetzt vorüber. Die UFC muss ich nicht mehr so große Sorgen machen, dass das die ganz großen Stars irgendwo anders hingehen, weil in der Regel da das Geld nicht da ist, um die großen Namen abzuwerben. Und ich bin der Meinung, in der heutigen Zeit, ja, wo sich's wirklich von Event zu Event drastisch ändern kann, was dein Name Value angeht, sollten auch die Kämpfer und deren Berater da ein bisschen feinfühliger mit den Verträgen umgehen, sage ich jetzt mal. Ja, klar, wenn du neu in die UFC kommst, bist du froh, wenn du mal 4 Kämpfe zugesichert bekommst. Aber die bekommst du ja auch nicht 100% zugesichert. Die UFC lässt sich ja offen bei Erfolgslosigkeit nicht zu entlassen. Und das sollte man gerade als Berater dann nicht vergessen, wenn man einfach einen Kämpfer noch unter Vertrag hat, der schon deutlich höher geklettert ist auf der Erfolgsleiter, dann würde ich da einfach nicht mehr so langfristige Verträge abschließen. Das ist von mir leicht gesagt, ja, aber ich habe jetzt beim Recherchieren kein Argument dagegen gefunden, dass zum Beispiel ein Miocic sagt, ich unterschreibe nur noch für 2 Kämpfe oder für 3 Kämpfe. Dafür gibt es eigentlich keinen Anhaltspunkt. Also solltet ihr dafür eine Erklärung haben, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare posten oder mir an @RickyMMA schicken. Weil es würde mich schon mal interessieren, warum gerade auch die sehr, sehr bekannten Kämpfer und erfolgreichen Kämpfer immer noch langfristige Verträge unterschreiben. Mark Hunt zum Beispiel, sein letzter Vertrag über 8 Kämpfe in seinem Alter, das ist eigentlich Wahnsinn. Und es war zu einem Zeitpunkt, als er den Titelkampf gegen Werdum bekommen hat, also den Interimstitelkampf. Wo man jetzt auch sagen könnte, okay, unter Umständen hat er da für sich gut was rausschlagen können, weil die UFC ihn brauchte, um das Event in Mexiko zu sichern. Andererseits hätte er jetzt, ich spinne mal rum, Werdum besiegt, danach Velasquez besiegt, wäre sein Wert heute natürlich um einiges höher, aber er müsste eigentlich dann für dieselben Vertragsvereinbarungen antreten, wie als er mehr oder weniger Notnagel war für die UFC. Also ich würde mich da auch natürlich grundsätzlich mal für eure Meinung interessieren, was ihr denkt, warum viele UFC-Kämpfer sich so langfristig an bestimmte Zahlen binden und dann wiederum nach 2-3 Kämpfen plötzlich anfangen rumzumosern, dass man zu wenig Geld bekomme in der UFC. So, jetzt gucke ich mal. Okay, hier ist alles am Start. Ahoi Ricky, sagt Isa. Hallo, sage ich zurück. Gegard Mousasi, auch ein hochinteressantes Thema. Das möchte ich anders einleiten. Und zwar wurde ja heute die UFC London Card bekannt gegeben oder Teile der UFC London Card. Und ich habe auf Twitter geschrieben, jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, welche Kämpfe ich habe. Rockhold Mousasi als einen der Kämpfe, die ich mir sehr wünschen würde, für UFC London gepostet. Mir war schon klar, dass dieser Kampf sehr unrealistisch ist, denn wenn die UFC wirklich die Möglichkeit gehabt hätte, Mousasi gegen Rockhold zu booken, dann hätten sie das auf die 208-Card oder so gepackt, denn das Event ist ja jetzt nicht so weit entfernt von Mitte. Ja gut, ist ein Monat später, also am 11. Februar ist ja 208 und am 18. März ist dann UFC London. Mir war das, wie gesagt, schon klar, dass dieser Kampf unrealistisch ist, aber ich habe mir überlegt, welchen Main Event können sie den europäischen Fans bieten in London, der auch irgendwie Zugkraft hat? Und da fehlt für mich einiges noch. Dann habe ich mir überlegt, okay, Gustafsson wird in Europa auch immer inflationär ins Oktagon geworfen, nicht in den Ring. Und habe ich mir so gedacht, Mischa Zirkonow wäre ein möglicher Kandidat, weil er auch gerade ja schon Light-Heavyweight-Kämpfer ist, der in aller Munde ist, als möglicher Contender für die Zukunft gilt. Und da wäre eigentlich Gustafsson ein guter Gradmesser. Und andererseits wäre es für Gustafsson natürlich ein Ausrufezeichen, wenn er so ein aufkommenden Star besiegen könnte. Also auch das könnte ich mir noch vorstellen, dass das noch auf die Card kommt. Aber insgesamt finde ich die UFC London Card schon wieder so überflüssig. Ich meine, ich gehe davon aus, dass es noch nicht der endgültige Main Event ist, der heute bekannt gegeben wurde. Derek Bronson gegen Jimmy Manuwa. Das ist auch ein interessanter Kampf, das ist gar keine Frage. Aber bei keinem nordamerikanischen Event wäre das ein Main Event. Nie im Leben. Nie im Leben. Das ist wirklich ein Kampf, der aus meiner Sicht absolut seine Berechtigung in der UFC hat. Gar keine Frage. Aber sowas von wenig Glamour versprüht und da fehlt so viel aktuell für die europäischen Cards und das ärgert mich. Ich verstehe nicht so richtig, warum die UFC einerseits sich vornimmt, neue Märkte zu erschließen. England ist ja schon ein nicht erschlossener Markt, aber zumindest ein erfolgreicher Markt für die UFC und dann aber so Cards auf die Beine stellt, die wirklich viele Fans mit dem Kopf schütteln lassen. Und das enttäuscht mich doch schon sehr. Also ich hoffe, dass sich da noch was tut. Musashi, da komme ich jetzt zu der Nachricht, die ich vorhin schon anbringen wollte, sucht ja dringend nach einem Gegner, hätte gern gegen Chris Weidman gekämpft und hat auch immer wieder ja auf Twitter und bei diversen Interviews vermeldet, dass er Chris Weidman vor die Fäuste bekommen möchte. Das Problem mit Weidman ist einfach, dass er bis ja mindestens Ende März noch ausfallen wird. Er möchte wohl eher am 8.4. bei UFC 2010 in Buffalo, New York sein Comeback feiern. Und so lange will Musashi nicht warten. Und jetzt hat Musashi gesagt, okay, wenn das mit Weidman nicht klappt, so wie es aussieht, dann kämpfe ich gegen irgendein Top 15 Middleweight. Also ist mir dann scheißegal. Hauptsache, ich kann jetzt mal wieder kämpfen und kann meine Winning Streak und meinen Rhythmus aufrechterhalten. Kann ich gut verstehen, weil Musashi wird sich natürlich schon auf die Fahnen geschrieben haben, 2017 den Titelkampf zu bekommen. Sein Vertrag mit der UFC läuft aus. Ich glaube, er hat noch zwei Kämpfe übrig oder einen sogar nur. Es kann auch sein, dass es nur einer war. Müsste ich mir nochmal ältere Interviews anhören. Also das finde ich auch sehr interessant, dass Musashi da jetzt so ein bisschen Druck macht und nicht sagt, okay, ich warte bis UFC 2010, wäre ein Pay-Per-View, er wäre definitiv auf der Main-Card, könnte sich vielleicht noch ein paar Pay-Per-View-Points in den Vertrag schreiben lassen, könnte also mehr Geld verdienen und natürlich wäre ein Sieg gegen Weidman prestigeträchtiger als gegen, weiß ich jetzt nicht, ich habe noch Christoph Jotko im Blickfeld gehabt, aber der hat auch schon gesagt, vor Ende April, Anfang Mai möchte er nicht kämpfen, ist ja auch einer der Shootingstars 2016, muss man sagen, und Christoph Jotko hat ja auch mit Deutschland eine gewisse Verbindung, weil er viel mit Peter Sobota trainiert und der kommt ja, wie viele wissen, aus Balingen, aus Deutschland, ursprünglich aus Polen, deswegen besteht da auch die Verbindung mit Jotko. Aber das wäre auch ein sehr interessanter Kampf aus meiner Sicht, Musashi gegen Jotko. Hat natürlich jetzt auch nicht die wahnsinnige Zugkraft, aber ja, Musashi ist in aller Munde, Jotko ist was für die Nerds und das könnte ich mir schon vorstellen als zumindest mittelprächtigen UFC London Main Event. Aber wenn Jotko vor Ende April nicht kämpfen will, wird es dazu auch nicht kommen. Auch hier seid ihr aufgerufen, wie ihr das seht. Braucht die UFC solche Events in Europa, um hier auf dem Radar zu bleiben? Oder denkt ihr, so wie ich, fahrt doch einfach die Menge der Events runter, wenn ihr hier in Europa keine guten Events auf die Beine stellen könnt und im Endeffekt etwas bessere Euro-FC-Cards hier uns kredenzt, ja, dann lasst es halt. Also nichts gegen die europäischen Kämpfer, gar keine Frage. Aber die UFC ist halt eben nicht so ein Bama-Event in einer großen Halle. Ja, da erwarte ich einfach ein Stück mehr Bereitschaft, hier wirklich auch tolle Main-Events auf die Beine zu stellen. Letztes Jahr haben wir das gesehen. Bisping gegen Silva war ein großartiger Main-Event. Aber ja, es ist mir einfach zu dünn, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also da könnte es schon noch ein bisschen besser werden. Ich habe die UFC London-Sache weiter im Blickfeld. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass die ganze Card irgendwie pickepacke voll sein muss. Entweder musst du, glaube ich, so eine europäische Card zumindest auf der Main Card mit interessanten Kämpfen befüllen, die auch natürlich dann Kämpfer beinhalten, die einen gewissen Namen haben, oder du bringst einen richtig geilen Main Event. Eins von beiden. Und beides fehlt mir so ein bisschen. Also die größten Stars sind dann wirklich Jimmy Manua und jetzt Corey Anderson. So, das sind so die bekanntesten Namen aktuell auf der Karte. Das ist mir zu dünn, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich weiß, der Ire ist auch noch drauf, Joe Duffy, aber der hat auch so ein bisschen an Momentum verloren, weil er lange Zeit verletzt war und den assoziiere ich auch nicht so richtig mit Europa, weil er natürlich viel bei TriStar trainiert hat und ich glaube auch trainiert. Ach, so richtig zufrieden bin ich mit der Karte einfach nicht. Jetzt gucke ich mal in den Chat. Was macht man jetzt mit Yair Rodriguez? Direkt einen Kampf gegen einen Top 5 Fighter? Fragt Brooke, oder ja, Brooke würde ich sagen. Arthur schreibt, die London Cards sind meist besser als alle anderen Fight Cards in Amerika. Also da widerspreche ich definitiv. Also es mag sein, dass der Main Event der letzten UFC oder des letzten UFC London Events definitiv ein gutes Event war und auch ein guter Main Event war. Aber insgesamt, ich rede jetzt nicht so sehr von London oder Großbritannien, allgemein die europäischen UFC Events, das sind halt meistens europäische Kämpfer, ja, die hier von kleineren Ligen in Europa losgeeist wurden und ein, zweimal im Jahr dann hier im Endeffekt heimischen Publikum antreten dürfen. Und für die Fans vor Ort ändert sich nicht allzu viel. Ja, weil, wie gesagt, die kämpfen schon seit Jahren, zum Beispiel Nick Hein kämpft schon seit Jahren in Deutschland. Und jetzt sehe ich ihn halt nicht bei irgendeiner kleineren Liga in der Lanxess Arena, sondern jetzt sehe ich ihn halt in der UFC, aber unter Umständen in derselben Arena. Was ich aber eigentlich sehen möchte, sind Kämpfer, die ich sonst nur aus dem Fernsehen kenne, ja, die einfach einen gewissen Namen haben. Die müssen ja nicht irgendwie jeden Kampf gewonnen haben in den letzten 2 Jahren. Ja, das ist ja gar nicht das, was ich verlange, aber es gibt einfach so ein paar Namen, die für die UFC stehen. Joe Lozan fällt mir da zum Beispiel ein. Das wäre einfach dann nochmal was Besonderes für die europäischen Fans, wenn so ein Kämpfer zusätzlich mit auf der Card war. Der kann ja dann gegen einen Lokalmatadoren antreten, das ist ja alles in Ordnung. Aber wirklich nur noch europäische Kämpfer, brasilianische Kämpfer, asiatische Kämpfer auf die Eurocard zu stecken und dann vielleicht 2, 3 Kandidaten wie so ein Ryan Bader, das ist mir zu dünne. Also dann kann man es aus meiner Sicht lassen. Der Jim schreibt, Ricky, wenn der Podcast gut wird, gibt's wieder eine Spende. Oh, jetzt muss ich mich ranhalten. Ich bin ja so sehr auf Spenden angewiesen, gerade in diesen schweren Zeiten, ja, wo ich mir eine Facecam für Twitch kaufen möchte. Also, wie gesagt, das Event, ich schreibe das definitiv noch nicht ab und das muss man sowieso sagen, das mache ich nie. Egal, wie stark die diversen Cards erscheinen, ich werde nie ein Event direkt abschreiben, nur weil jetzt kein Kampf dabei ist, der aus meiner Sicht mein Interesse weckt. Ja, ich bin so heiß auf Fights, dass ich mir jede Card angucke und selbst wenn bei 12 Kämpfen nicht ein Kämpfer dabei ist, von dem ich jemals gehört habe. Es ist einfach, ich bin einfach geil auf MMA und auf eine gewisse Qualität in Sachen MMA bin ich natürlich auch ein bisschen scharf. Also das kann jetzt nicht nur irgendwie der letzte Rotz sein, es muss schon entweder spektakulär oder hochklassig sein. Also darauf lege ich dann doch Wert. Apropos, ich bereite mich ja gerade auf das nächste UFC und Fox Event vor und habe mir mal die Joanna Peña Kämpfe angeguckt und das kann ich nur jedem empfehlen, weil also was ich da bislang so sehen konnte auf Fight Pass, ist Joanna Peña besser ausrechenbar, als ich mir das dachte. Oder ich mache es mir zu leicht, aber da spreche ich dann vielleicht nächste Woche drüber. So, der Brook hat geschrieben, habe ich gerade eben ja schon vorgelesen, was jetzt eigentlich mit Yair Rodriguez passiert. Wir haben es alle mitbekommen, BJ Penn wurde im Endeffekt fast schon unwürdig verhauen. Das ist für mich eine schwierige Situation. Ich möchte Yair Rodriguez Fähigkeiten überhaupt nicht kleinreden. Ich bin absolut beeindruckt von ihm. Er hat großartige Kicks, also brauche ich euch nicht alles zu erzählen, ihr seht das selber. Aber mir fehlt bei ihm, ähnlich wie bei Garbrandt, bevor er gegen Cruz gekämpft hat, noch so dieses Ausrufezeichen. Ja, BJ Penn war mal ein großer Star, ein absolut phänomenaler Kämpfer. Aber ich glaube, dass BJ Penn mit der Geschwindigkeit, mit dem Output von Yair Rodriguez und diesem ganzen Kampfstil selbst zu guten Zeiten Probleme bekommen hätte. Ich sage nicht, er hätte diesen Kampf verloren, aber es wäre für BJ Penn kein einfacher Kampf geworden. Er hat per se erstmal nicht die falsche Strategie an den Tag gelegt, sondern hat es ganz gut gemacht, fand ich, hat den Clinch gesucht, aber ab einem bestimmten Punkt wurde er halt deklassiert, muss man einfach so sagen. Und das kann mit dem Alter zu tun haben, wahrscheinlich ist das auch so. Und ich glaube auch, dass sich halt der ganze Sport so extrem weiterentwickelt, dass ein Striker nicht mehr so leicht angreifbar ist und via Takedown zu Boden gewrestelt werden kann und da kannst du dann submitten. Das wäre jetzt BJ Penns beste Chance wahrscheinlich gewesen, dass er Yair Rodriguez irgendwie auf den Boden bekommt. Also sie sind alle deutlich breiter aufgestellt, das wisst ihr, gar keine Frage. Und Yair Rodriguez, ich weiß nicht, ob ich ihn gleich wirklich so in die Top 5 pushen würde. Lasst uns doch mal gemeinsam nachgucken, was es für Optionen für Yair Rodriguez gibt, rankingmäßig. Also, natürlich, er gehört zu den erfolgreichsten Featherweight-Kämpfern der letzten Monate. Von daher wäre das schon in Ordnung, wenn man zum Beispiel einen Frankie Edgar ins Spiel bringt. Wobei ich der Meinung bin, dass man hier vielleicht ein Talent verbraten würde. Ja, wenn du Edgar jetzt schon auf Rodriguez loslässt, da fehlt für mich irgendwie noch so ein Zwischenschritt, ja, zwischen BJ Penn oder Bruce Leroy, dann gleich Edgar, ich weiß nicht, auch ein Jeremy Stephens, das würde mir auch ein bisschen Sorge bereiten, ganz ehrlich, weil Stephens halt auch unheimliche Power hat. Ja, Charles Oliveira würde ich interessant finden und Brian Ortega, jetzt wo ich es hier gerade vor mir sehe, Brian Ortega, wenn er wieder fit ist, das wäre doch eigentlich die perfekte Herausforderung für beide Kämpfer, ja. Ortega, absoluter Jiu-Jitsu-Spezialist, einer der besten Jiu-Jitsu-Kämpfer in der UFC, für mich viel zu sehr unterschätzt, trifft auf ein High-Class-Striker und beide können sich sozusagen austesten, wie sie gegen das Gegenüber sozusagen in Sachen Qualität, der eine Striking, der andere Bodenkampf, so abschneiden würden. Das wäre ein Kampf, den ich äußerst reizvoll finden würde. Ich weiß nicht, wie lange Ortega ausfällt. Der müsste eigentlich so im April rum wieder zur Verfügung stehen, spätestens im Juni. Irgendwas ist da im Hinterkopf. Darren Elkins wäre auch noch eine interessante Geschichte. Hennen Burrow wäre vielleicht auch ganz interessant. Ja, sowas. Ich weiß nicht, ob da was machbar wäre. Das sind so Kandidaten, die könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber gleich den ganz großen Sprung gegen Edgar, das könnte ganz schön in die Hose gehen. Und es könnte wirklich gut sein, dass Rodriguez, wenn man ihn richtig aufbaut, dass er dann einfach noch die nächsten Schritte schafft, die nächsten Schritte machen kann und wirklich dann vielleicht mögliche Defizite in Sachen Wrestling beheben kann. Bei Conor McGregor hat man das ja auch gesehen. Also Conor hat zu Beginn seiner UFC-Karriere Probleme gehabt, Takedown zu verhindern. Heute hat er eine super Takedown-Defense. Also von daher lieber einen Schritt zurück als oder nicht zurück, lieber erstmal auf der Stelle treten, als zu schnell nach vorne preschen und dann einfach zu weit zurückfallen. Weil du verlierst zweimal in dieser Division, dann bist du erstmal aus dem Fokus und das wäre schade, weil er wirkt sehr, sehr vielversprechend, ja, hier Rodriguez. Und für BJ Penn hoffe ich einfach, dass er aufhört zu kämpfen. Ich meine, wer hofft das nicht, wenn man das jetzt gesehen hat, wie einer der wirklich großartigsten Kämpfer aller Zeiten nicht mehr mithalten kann, ist einfach traurig irgendwie. Also ich finde die Idee, die ich jetzt häufig gelesen habe, eigentlich ganz gut, dass BJ Penn in Sachen MMA nichts mehr macht und sich vielleicht dann so Turniere wie Submission Underground oder Eddie Bravos Invitationals anschließt, sowas. Weil da ist er halt einfach immer noch Weltklasse und ich kann mir vorstellen, dass BJ Penn in Sachen Jiu-Jitsu immer noch für viele offene Münder sorgen kann. Also das würde ich ihm eher wünschen als so Gegner wie Yair Rodriguez. Weil es auch oft diskutiert wurde, was wäre gewesen, wenn es wirklich zum Siever-Kampf gekommen wäre. BJ Penn gegen Dennis Siever ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, dass sich BJ Penn auch gegen Dennis Siever schwer getan hätte. Auch wenn per se Dennis Siever wahrscheinlich der leichtere Gegner für BJ Penn gewesen wäre und vielleicht auch ein bisschen empfänglicher für so den einen oder anderen Takedown-Versuch, wobei Dennis auch sehr gutes Wrestling hat. Also schwer zu sagen, ob vielleicht nicht so eine ganz klare Niederlage gegen einen aufstrebenden, jungen, zukünftigen Superstar zumindest, ja, vielleicht sogar Champion, ob das nicht vielleicht so der richtige Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt war. Also bin gespannt, wie es für beide weitergeht, wenn ich ehrlich sein soll. Isa schreibt, ich habe das Gefühl, dass Yair große Probleme gegen einen starken Striker hätte. Wie siehst du das? Ja, das ist interessant. Mir geht's genauso. Ich habe auch das Gefühl, dass Yair Rodriguez sich während dem Kampf dann irgendwann relativ sicher sein konnte, dass rein vom Striking her nicht allzu viel passiert und dementsprechend konnte er so ein bisschen Show machen. Ja, bringen wir es mal auf den Punkt. Einfach so ein bisschen rumspinnen, weil er wusste, okay, es trifft alles. BJ Penn ist viel zu langsam und wenn er jetzt gegen den Striker antritt, ja, der sehr präzise schlägt, der sehr vielleicht auch einen sehr sehr hohen Output hat, vielleicht noch gute Legkicks hat. Ich glaube, dass Rodriguez da auch gefährdet sein könnte für gefährliche Legkicks. Er hat ja auch den etwas weiteren Stand und da machst du dich immer anfällig für Legkicks, aber er switcht auch oft hin und her. Also es ist vielleicht jetzt nicht die beste Waffe, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, mit Legkicks ihn so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Und wenn du einfach ein bisschen, das sage ich jetzt einfach so, ja, ein bisschen mehr Druck entfalten könntest, dann könnte man ihm, glaube ich, schon so ein bisschen Momentum abringen, so möchte ich es mal sagen. Das hat auch Bruce Leroy sehr gut gemacht, der einfach immer dafür gesorgt hat, ihm die Wege abzuschneiden und wann gute Konter zu setzen. Und das hat Rodriguez so ein bisschen gebremst in seinem ganzen flashy Style, sage ich jetzt mal. Und er wird sich da weiterentwickeln, er wird da neue Wege finden, er wird auch mal Kämpfe gewinnen können, wo er nicht nur durch großartige Kicks glänzen kann, definitiv, aber da braucht er vielleicht noch ein bisschen Zeit. Und das ist eben auch die Angst, in Anführungsstrichen, die ich so ein bisschen habe, wenn du gegen einen Edgar antrittst, dass der das gnadenlos ausnutzt und ihn da besiegen wird. Selbst ein Cub Swanson, der ja auch definitiv zu den Top Featherweights gehört, gar keine Frage, könnte ihm da Probleme bereiten. Also Steven Swanson und Edgar, das ist schon eine Ansage. Andererseits, vielleicht wächst er auch mit der Herausforderung. Aber so ein Oliveira-Schritt zwischendrin, das würde ich, glaube ich, bevorzugen. Aber ich sehe es auch so, ein guter Striker, Vor allem ein schneller Striker könnte Rodriguez das Leben sehr schwer machen. So, was gibt's jetzt hier? Seo schreibt, was sagst du zu Garbrandts Sieg gegen Cruz? Du warst ja der Meinung, dass Cruz ihn besiegt. Bin echt positiv überrascht von Nolov. Absolut, das war für mich die beeindruckendste Performance 2016. Deswegen ist es auch mein oder unser Fighter of the Year geworden. Weil einfach das so, ich sag mal, nicht zu erwarten war. Was natürlich auch daran liegt, dass er vorher nicht diese ganz großen Namen vor die Fäuste bekommen hat. Aber prinzipiell war das eine unfassbare Performance von Cody Garbrandt. Das Fragezeichen, was ich noch dahinter mache, ist einfach, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Es könnte sein, Garbrandt ist einfach so unfassbar gut, ja, und treibt das Ganze, was Cruz sozusagen begonnen hat mit Footwork und Striking und auch Vielseitigkeit, auf die nächste Spitze oder auf das nächste Level. Oder Cruz hat einfach abgebaut in letzter Zeit. Die Verletzungen haben jetzt ihren Tribut gezollt. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Und man sollte nicht außer Acht lassen, Garbrandt hat gesagt, seit der Highschool trainiert er auf diesen Kampf hin, auf diesen Cruz-Kampf hin. Er stellt sich nur auf diesen Gegner ein. Das heißt, Garbrandt kennt Dominic Cruz in- und auswendig. Dazu kommt noch, dass sein Camp Dominic Cruz in- und auswendig kennt. Aber prinzipiell hat Cody Garbrandt die komplette MMA-Karriere lang auf diesen Kampf hingearbeitet und Cruz studiert und sich überlegt, wie er ihn besiegen kann, weil er wusste, wenn ich Champion werden will, muss ich diesen Mann besiegen. Ich muss besser sein als dieser Mann. Und ich glaube, dass das einfach dazu führen kann, dass du das Game deines Gegenübers so gut kennst, ja, also seine Tricks, seine Finden, seine Art einfach, was weiß ich, einen Takedown anzusetzen oder so, dass du das wirklich lesen kannst, bevor er eigentlich zur Aktion schon ansetzt. Und das gibt dir dann den kleinen Vorteil. Dazu kommt natürlich, dass er ein wahnsinniges Talent hat, aber das gibt dann den Ausschlag, warum er so gut gegen Cruz aussieht. Amanda Nunes hat was Ähnliches gesagt über den Ronda Rousey-Kampf. Vom ersten Moment an, als Ronda Rousey diesen Bantamweight-Titel bekommen hat, war das ihr Ziel. Sie hat sich nur darauf konzentriert und hat sich auf diese Ronda Rousey vorbereitet. Wenn die natürlich dann mental nicht bei 100% ist, macht es Amanda Nunes das Ganze nur leichter, aber das ist ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Wenn du dominante Champions hast, dann sind die Nachrückenden einfach so sehr auf dich fokussiert, dass sie dich wirklich zu 100% studieren und unter Umständen dann sowas passieren kann, wie jetzt im Falle Garbrandt gegen Cruz oder Anderson Silva gegen Chris Weidman. Also es gab ja schon häufiger die Fälle. Ich sehe es aber wirklich so, dass Garbrandt unglaublich gut ist, aber so richtig interessant wird es jetzt natürlich dann gegen Kandidaten wie TJ Dillashaw und auch andere, die jetzt nachrücken werden. Also das wird definitiv hochinteressant werden, wie gut Garbrandt wirklich ist. Aber er ist auf jeden Fall kein schlechter. Also du besiegst Dominic Cruz nicht nur durch jahrelanges Studium des Könnens eines Dominic Cruz. Also von daher, ich schwenk nicht schon total um und sag, Garbrandt ist der Shit, aber was ich sagen muss, Hut ab vor dieser Leistung, wie auch immer die zustande kam. Seo schreibt auch, Rodriguez ist nicht sehr schwer zu lesen, gegen einen Counter-Striker schaut er schlecht aus. Ich glaube, das hat man auch, ich glaube, zwei Split-Decisions, da müssen wir mal kurz nachgucken. Und in seiner ersten Split-Decision hat man das ganz gut gesehen, dass er da Probleme hat. War das nicht gegen den Hooker, gegen den Australier, jetzt gucke ich mal kurz nach. Interessiert mich gerade selber. Dan Hooker, genau. Das war aber eine einstimmige Decision. Gegen Alex Caceres war es eine Split-Decision. Okay. War das der Charles-Rosa-Kampf? Dann war es vielleicht auch der Charles-Rosa-Kampf. Also ich kann mich nämlich erinnern, dass es noch einen Kampf von Yair Rodriguez gab, wo ich auch so dachte, okay, also so ganz einfach tut er sich nicht damit, wenn das Gegenüber, eben wie du es schreibst, lieber Seo, ihn auskontert. Ja, das hat man da ganz gut sehen können. Also vielleicht alle nochmal diesen Kampf angucken. Yair Rodriguez gegen Charles Rosa, UFC 188, werde ich auch nochmal machen. Einfach um ein Gefühl zu bekommen, und das muss man vielleicht auch noch sagen. Natürlich entwickelt sich so ein junger Kämpfer enorm weiter von Kampf zu Kampf. Ja. Und wenn er diese Siege einfährt, wie gegen Charles Rosa oder wie gegen Alex Caceres, wo er einfach auch ein paar Probleme hat, aber an sich gut aussieht, das bringt ihm natürlich auch viel. Also es kann natürlich auch einfach sein, dass er sich immer weiterentwickelt und dass das, was wir jetzt gegen BJ Penn gesehen haben, schon wieder gar nichts damit zu tun hat, wie er vielleicht in 4 Monaten aussieht. Das muss man auch noch bedenken. Albo schreibt, kann man noch mit 24 Jahren Profi werden, wenn man talentiert ist und noch nie einen Kampf hatte. Also frag mal CM Punk, der konnte es. Ich glaube, es ist in Europa schwer, hier einen guten Gym zu finden, der dir da so ein gewisses Grundgerüst mitgibt. Andererseits hast du vielleicht in Europa die Möglichkeit mit konsequentem Training und wenn du wirklich gute Coaches findest, relativ schnell zumindest lokal Erfolge zu erringen. Also ich würde es niemals ausschließen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also da bin ich mir 100% sicher. Aber es kann nicht schaden, wenn man ein paar Jahre, weiß ich nicht, schon mal irgendeinen Kampfsport gemacht hat. Also ich glaube, wenn du mit 24 komplett neu anfängst, musst du schon sehr viel Talent haben, um dann noch eine Profikarriere anstreben zu können. UFC würde ich ausschließen, sage ich jetzt mal. Echt geiler Podcast, schreibt der CEO. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Vielen, vielen Dank, aber natürlich wäre der Podcast nur halb so gut, wenn ich keine Zuschauer hätte. So, jetzt mal einen Schluck aus der Batman-Tasse. Oh. Ich muss euch noch was Wahnsinniges zeigen. Komme ich vorhin nach Hause, dann sagt meine Frau, sie hätte mir was mitgebracht. Also wir sind noch zusammen, trotz meiner Twitch-Eskapaden. Und ich denke so, ja, was hat sie mir denn mitgebracht? Ein Weihnachtsmann. Gut, rein vom Kalender her ist es jetzt, glaube ich, dann doch fast ein bisschen zu spät für Weihnachtsmänner. Aber so ist meine Frau einfach. Die lässt sich wirklich durch nichts aus der Ruhe bringen, egal ob jetzt Mitte Januar ist oder nicht. Wenn sie sagt, es gibt Weihnachtsmänner, dann gibt es Weihnachtsmänner. Musashi, habe ich drüber gesprochen. Anderson Silva wird wieder kämpfen. Das war eine kleine Überraschung. Die UFC 208 Card hat uns allen ein klein wenig Bauchschmerzen bereitet. Ich glaube, wir waren uns alle darüber einig, dass irgendwas Großes fehlt für diese Card. Die zweite große Card in New York nach eben New York City und Albany, jetzt eben Brooklyn. Und dann nur dieser ominöse Women's Featherweight Titelkampf. Da haben wir alle schon so ein bisschen gedacht, da fehlt da noch irgendwas. Und ja, die UFC hat einen ausgepackt. Anderson Silva gegen Derek Bronson. Im ersten Moment dachte ich so, und dann dachte ich mir, nö, eigentlich ist es ganz okay. Also eigentlich finde ich es ganz interessant, weil ich einfach gespannt bin, wie oder auf welchem Niveau sich Anderson Silva aktuell befindet. Ich glaube, er ist mittlerweile 41 oder so. Das heißt, ich habe nicht allzu hohe Erwartungen, aber es ist immerhin Anderson Silva. Ja, das macht es einfach interessant. Derek Bronson hat einen Stil, der zum einen Anderson Silva zugutekommen könnte, aber zum anderen auch natürlich Anderson Silva enorm unter Druck setzen könnte und ihm dann eine weitere Niederlage einbringen könnte. Also der Kampf an sich, ja, finde ich eigentlich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht so richtig, was das jetzt für Anderson Silva bringen würde, einen Derek Bronson zu besiegen. Das sei mal dahingestellt. Für Derek Bronson wäre es halt einfach ein großer Name, den er dann mal besiegt hätte. Aber ich glaube, das würde jetzt auch nicht dazu führen, dass Bronson plötzlich zum großen Contender wird. Dafür waren seine Schwächen gegen Robert Whittaker einfach zu eindeutig. Aber es ist zumindest ein Kampf, mit dem ich leben kann. Ja, also das ist okay. Insgesamt die 208-Card ist jetzt von den Namen her nicht so mega stark bestückt, aber ich finde, dass die Kämpfe, die auf der Card sind, alle ein Stück weit interessant sind. Also ich glaube, ich habe auf Twitch darüber schon gesprochen, twitch.tv/RickyPalm, ab 60 Follower gibt es eine Facecam. Aber Holly Holm, Jermaine Durandamy finde ich einfach prinzipiell schon mal als Kampf interessant. Für Jermaine ist es auch gut, dass sie jetzt mal im Featherweight antreten kann. Ich glaube, die Gewichtsklasse liegt ihr eher. Übrigens habe ich Jermaine Durandamy auf Twitter alles Gute für ihren Kampf gewünscht und sie hat sich bei mir bedankt. Das fand ich sehr nett von Jermaine Durandamy, deswegen habe ich mich auf ihre Seite jetzt geschwungen sozusagen. Anderson Silva gegen Derek Bronson ist, habe ich gerade drüber gesprochen, interessant. Jacare, habe ich tierisch Bock drauf, gegen Tim Boach. Wenn ich das jetzt so untereinander stehen sehe, wäre natürlich auch so eine Geschichte Anderson Silva gegen Jacare und Derek Bronson gegen Tim Boach interessant gewesen oder andersrum, weiß ich nicht, Tim Boach gegen Anderson Silva, nee, Silva gegen Jacare wäre schon interessant gewesen, aber ich glaube, die beiden wollen nicht gegeneinander kämpfen. War da nicht mal so irgendwas? Oder verwechsel ich das jetzt gerade? Wahrscheinlich verwechsel ich es. Clover Teixeira gegen Cannonier finde ich interessant, ja, weil auch, wie gesagt, Clover Teixeira auch absoluter Top-Contender in der Light Heavyweight Division. Travis Brown, Derek Lewis ist für die Heavyweight Division ein wichtiger Kampf. Wenn Lewis das Ding gewinnt, ist er definitiv ein Kandidat für 2017 in Sachen Titelfights. Ja, Poirier gegen Jim Miller ist ganz gut, Ryan LaFlair, freue ich mich eigentlich auch drauf, dass wir den mal wiedersehen, absoluter Grappling-Spezialist. Paul Felder braucht einen neuen Gegner, weil seiner ausgefallen ist. Gegen wen sollte er denn nochmal antreten? Habe ich vergessen, ist auch egal. Nick Lentz ist auf der Card. Ian McCall gegen Neil Seary könnte ein guter Kampf werden. Randy Brown ist ganz erfolgreich gewesen. Luis Enrique. Also es sind schon wirklich gute Kämpfer auf dieser Card. Ja? Wilson Hayes, auch für die Flyweight Division, wichtiger Kampf. Das ist wirklich keine schlechte Card. Also man sollte da ähnlich wie ich vorhin schon sagte über die europäischen Cards, jetzt noch nicht irgendwie denken, ja, das ist eine scheiß Card, lohnt sich nicht. In der Breite finde ich die Card äußerst interessant, definitiv. Regin Dawn schreibt, wie kann die UFC ihren Mangel an Talent in den schweren Division beheben, in den schwereren Divisions beheben? Die Mittelgewicht Division hat zwar eine gute Top 5, aber die Top Contender sind alle zu alt. Oh, ja, wie kannst du das Problem beheben? Also letzten Endes kann ja die UFC sich keinen Heavyweight backen. Prinzipiell ist es jetzt auch nicht so, dass ich in anderen Organisationen Heavyweight sehe, die unbedingt in die UFC gehören. Ja, und vielleicht ist es einfach so, dass es in der Heavyweight Division heutzutage schwerer ist, wirklich einen Star zu etablieren. Das liegt auch daran, dass die Titel ständig wechseln, dass die wirklich guten ausfallen. Cain Velasquez kämpft, was weiß ich, nur noch einmal alle zwei Jahre durch seine ganzen Verletzungen. Verdum ist mittlerweile auch so ein bisschen wahrscheinlich über den Zenit hinaus. Ich glaube, die können da eigentlich jetzt erstmal nicht viel machen, weil die Heavyweight Division seit Jahren schon so ein bisschen das Problem hat, keine großen Talente mehr hervorzubringen. Und es gibt dennoch immer noch Kämpfer, bin ich jedenfalls der Meinung, die vielversprechend sind, auch in der Heavyweight Division. Also es kommen immer mal wieder welche auf, die natürlich das Problem haben, dass wenn dich einer mit diesen kleinen Handschuhen trifft, du direkt liegst. Also du kannst dir kaum Fehler erlauben. Und wenn du zwei Kämpfe verlierst, bist du halt erstmal aus dem Blickfeld draußen. Andererseits, wenn du in der Heavyweight Division 2-3 Kämpfe gewinnst, bist du wieder im Blickfeld drin. Wenn wir jetzt mal gucken, wie wir da so als zukünftigen potenziellen Herausforderer haben, dann muss man definitiv Francis Ngannou nennen. Stefan Struve hat für mich auch noch ein gewisses Entwicklungspotenzial, ist noch nicht so alt, aber ich glaube nicht, dass er jemals ein ernstzunehmender Titelherausforderer wird. Derek Lewis, das wird jetzt interessant, wie er sich gegen Travis Brown schlägt. Und dann wird's halt dünn. Dann sind's halt die Namen, die wir im Endeffekt auch vor 10 Jahren schon gesehen haben. Das sehe ich natürlich auch so. Aber du kannst ja einfach keine zukünftigen interessanten Heavyweight-Kämpfer backen. So ist es halt leider Gottes. Also ich glaube, die UFC können da nicht viel machen und sollte das auch einfach so lassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich das unter Umständen irgendwann mal so entwickelt, dass plötzlich 2-3 Leute auftauchen, von denen wir jetzt heute noch gar nichts wissen und die dann für Furore sorgen. Oder es ist halt wirklich so, dass es immer nur 3-4 starke Leute gibt und das war's dann einfach. Ich finde es auch nicht so wichtig. Die Heavyweight Division finde ich interessant, wenn halt wirklich die Guten gegeneinander antreten. Und ansonsten ist es halt immer so, ist halt Heavyweight-Kämpfen. Also ihr kennt das ja. Entweder es ist eine langwierige, etwas unansehnliche Geschichte oder es ist halt spektakulär. Das war eigentlich auch schon immer so. Aber du hattest halt früher einen Brock Lesnar, Cain Velasquez, der regelmäßig gekämpft hat, JDS. Überlegt euch mal diese großartigen Schlachten zwischen JDS und Cain Velasquez. Die fehlen natürlich jetzt. So ein Bigfoot Silva, als er diesen Run hatte, mit unter anderem den Sieg gegen Alistair Overeem und seinen Titelkampf und so. Sowas fehlt jetzt aktuell gerade so ein bisschen. Das stimmt schon. Aber ob die Competition so viel besser war, muss man natürlich auch ein Fragezeichen hinter machen. Also Bigfoot Silva, Titelkampf, ist jetzt auch nicht unbedingt Gold, das glänzt. Ganz zu schweigen, was bei den Light Heavyweights und bei den Heavyweights vor sich geht. Also hier spricht der Regin Dawn nochmal auf die Probleme in den höheren Gewichtsklassen an oder zielt darauf ab. Ja, ich persönlich glaube, du kannst da gar nichts machen, weil die UFC eigentlich die besten Kämpfer unter Vertrag hat. Vielleicht gibt es 1-2, von denen wir jetzt noch nichts wissen oder die ich jetzt gar nicht so im Blickfeld habe, aber was sollen sie da machen? Sie können gar nichts machen. Irgendwann werden wieder bessere Kämpfer auftauchen. Es wird vielleicht welche geben, die Gewichtsklasse wechseln. Chris Weidman, Light Heavyweight Division, ist definitiv eine Option und das würde schon in dieser Division einiges ändern. John Jones Heavyweight ist eine Option. Also allein das könnte schon dafür sorgen, dass plötzlich die ein oder andere Division wieder spannender und interessanter wird. Also die Tiefe ist natürlich gut, ja, zum einen, gar keine Frage. Aber ja, ich glaube, um wirklich eine gute Division zu haben, musst du jetzt nicht irgendwie bis Platz 15 oder musst du keine Lightweight Division haben. Ja, mir reicht es einfach, wenn es 5-6 Leute gibt, die ein gewisses Niveau haben, darunter können sie sich dann alle so auf Mittelklasse-Niveau begegnen, aber ja, das stimmt schon, 5-6 Kämpfer brauchst du, die ein gewisses Niveau haben, um die Division einfach am Laufen zu halten. Und das fehlt definitiv der Heavyweight Division und auch der Light Heavyweight Division, aber mal abwarten. Was denkst du, oder wer denkst du, hat aus Deutschland das größte Potenzial? Oh, das ist, da bin ich, Peter Sobota, so, sage ich so, wie es ist, das ist für mich der Kämpfer, der für mich das größte Potenzial hat. Natürlich ist es nicht mehr der Jüngste und natürlich ist jetzt das kurzfristig gesehen, ist das derjenige, der das größte Potenzial hat. So muss ich es mal sagen. Langfristig ist es schwer zu sagen. Dafür gibt es hier zu wenig Kämpfer, die sich mit einer gewissen Klasse messen können. Ja, und wenn du selbst in der UFC bist, kriegst du es erstmal mit Gegnern zu tun, gerade wenn du auf irgendeiner Europacard bist, die sind einfach keine Weltspitze. Im Endeffekt müsste man einem deutschen, engagierten und talentierten Kämpfer raten, in die USA zu gehen, versuchen irgendwo bei Titan, Bellator oder sonst wo Kämpfe zu bekommen. Bloß nicht in der UFC, bloß nicht in Europa, sondern eher da, was natürlich auch ein Problem werden könnte. Ja, wenn du bei Bellator kämpfst, kann es halt sein, dass die UFC dir die Tür zuschlägt. Ja, aber da sich mehr oder weniger weiterbilden und seine Qualitäten schärfen, und dann versuchen, über diesen Weg in die UFC zu kommen. Das würde ich, glaube ich, talentierten deutschen Kämpfern raten. Und von denen, die jetzt gerade so aktiv sind, ist Sobota für mich der mit dem größten Potenzial. Ich bin der Meinung, wenn Peter Sobota in den USA regelmäßig nur auf sich fokussiert trainieren würde, ja, hat er ein unglaubliches Potenzial. Jiu-Jitsu brauchen wir nicht drüber reden, da gehört er schon definitiv zu wirklich sehr zu der Spitze mit in der UFC. Also ich glaube, das unterschätzt man, was für ein gutes Jiu-Jitsu Peter Sobota hat, aber er trainiert unter Dean Lister. Also allein das sollte jedem klar machen, was für ein großartiges Jiu-Jitsu Peter Sobota hat. Vom Grappling her glaube ich, dass er sich da auch einiges abgucken kann, wenn er mit Dean Lister zusammenarbeitet. Also von daher ist er da gut versorgt. Aber das Striking lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Er ist natürlich auch immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn Peter Sobota vielleicht auch einen anderen Einstieg in die UFC gehabt hätte und nicht relativ jung und vielleicht auch zu früh, fast schon von der UFC als die deutsche Hoffnung vermarktet worden wäre, dann hätte da, glaube ich, noch wirklich was, oder hätte wirklich was draus werden können mit einer großen UFC-Karriere für Peter Sobota. So ist er halt leider Gottes immer so eine Art Lokalmatador mit wenig Aussicht auf zukünftig große Kämpfe, sage ich jetzt mal, in der UFC. Er hat diese Chance bekommen gegen Kyle Noak. Ich bleib dabei, von 10 Kämpfen gewinnt Kyle Noak so einen Kampf einmal, ja, mit diesem Körpertreffer gegen Peter. Sehr, sehr ärgerlich. Das war eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Das ging leider schief, aber ich bleib dabei. Also für mich ist Peter Sobota derjenige mit dem größten Potenzial. Es waren natürlich jetzt wieder ein paar junge deutsche Kämpfer mit auf der Card in Hamburg im September, aber glaube ich noch nicht so richtig dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ricardo fragt, gibt es eigentlich schon Gerüchte, wann und wo die nächste Fight Night in Deutschland sein wird? Nein, die gibt es nicht. Tendenziell möchte die UFC ihr Engagement in Europa zurückfahren. Sie möchten sich auf die Kernmärkte konzentrieren. Die Kernmärkte sind Nordamerika, logischerweise. Dann Brasilien, dann Australien und Großbritannien. Und Europa ist dann eher erst dann an der Reihe. Also es kann gut sein, dass die UFC dieses Jahr kein Event in Deutschland veranstalten wird. Ich tendiere sogar in die Richtung, dass die UFC kein Event dieses Jahr in Europa stattfinden lassen wird. Und wenn, dann denke ich mal, dass Hamburg wieder die besten Karten hat, weil Hamburg halt ruckzuck ausverkauft war und insgesamt eigentlich ein Erfolg war für die UFC. Also von daher, ich weiß nicht, ob sie da jetzt mal das Experiment eingehen würden und Berlin als Veranstaltungsort bekannt geben würden, weil Berlin lief halt gar nicht für die UFC. In München könnte ich mir vorstellen, wäre vielleicht nochmal interessant, da irgendwie was auf die Beine zu stellen. Aber Hamburg lief gut und liegt halt relativ geschickt, gerade für den skandinavischen Markt, der auch wichtig ist für die UFC, wo sie auch schon einen gewissen Name-Value haben und einfach eine gewisse Fanbasis. Und das muss man auch mit in Betracht ziehen. Ja, dann wahrscheinlich Richtung Holland hin könnte sein, dass Köln oder Oberhausen in Frage kommt. Aber ich würde jetzt mal sagen, die Chancen stehen 50-50, dass 2017 Deutschland ein UFC-Event bekommt. Also das sah nach der Hamburg-Geschichte besser aus, als es aktuell aussieht. Aber genaueres wissen mit Sicherheit die Freunde von Ground and Pound. Da muss ich mal lachen, die Kasper. So, Hey, bin gerade auf dich gestoßen. Bist du nur Fan oder bist du selber im Kampfsport aktiv? Also, weil die Frage häufiger aufkommt. Ich habe in meiner Kindheit, so bis ich 12, 13 war, Judo gemacht für 5, 6 Jahre. Ich habe sogar, also ich bin jetzt, das sieht man mir vielleicht nicht an, ich bin 21, ich bin 37 und komme aus der ehemaligen DDR, wohne mittlerweile im beschaulichen Baden-Württemberg. Aber als ich noch in der DDR lebte, ja, bis zu meinem 9. Lebensjahr war das der Fall, war ich sogar bei der Militärakademie im Judo-Programm. Also ich war 3 Jahre da Judoka und habe mich richtig schinden lassen von den Militärs und hatte ein gewisses Talent. Dann bin ich hierher gekommen nach Baden-Württemberg, noch geflüchtet so richtig über die Grenze mit einem Bus und alles musste abgehangen werden. Natürlich irgendwann mal auf twitch.tv/RickyPalm, ab 60 Follower gibt es eine Facecam. Und habe dann hier einfach den Fokus in Sachen Judo ein bisschen verloren und habe mich auf so normale Sportarten wie Fußball und so konzentriert. Bin dann wieder zum Judo gestoßen, habe das noch ein bisschen gemacht, aber ja, das, ich weiß nicht, alle, die schon mal Kampfsport gemacht haben, werden mir dazu stimmen. Du bist irgendwie immer so gut wie deine Trainingspartner, sage ich jetzt mal. Also bei der Militärakademie, ich weiß nicht, das hieß wahrscheinlich nicht so, dass das Militärakademie, aber es war halt beim Militär in der DDR, bei der NVA, wo wir da trainieren konnten, da hast du es halt wirklich mit richtig guten Leuten zu tun gehabt und dementsprechend konntest du dich schneller weiterentwickeln und jetzt hier, wenn du da lokal mit irgendwelchen Kaspern zusammen trainiert hast, die so einen Kessel vor sich geschoben haben, ja, aber dann einen schwarzen Gürtel getragen haben und so, ja, das hat irgendwie nicht so richtig gepasst hier. Ich habe dann mich hauptsächlich auf Fußball konzentriert, wie gesagt, und habe dann später nochmal zweiten Anlauf genommen in Sachen Kampfsportart und das war Jiu-Jitsu. Das Problem, also mir hat es wahnsinnig gut gefallen, das Problem war einfach, dass der nächstgelegene gute Jiu-Jitsu-Gym oder Dojo einfach eine Anfahrtszeit hatte von 45 Minuten und sie haben nur einmal in der Woche zu Zeiten ein Training veranstaltet, das ich erreichen konnte. Das heißt, ich hätte einmal pro Woche für 1,5 Stunden durch die Gegend fahren müssen, ja, und hätte trotzdem einen relativ hohen Mitgliedsbeitrag zahlen müssen und das war es mir dann nicht wert, obwohl es mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Jetzt gibt's hier bei mir in der Nähe noch einen Grappling-Keller und sowas, habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht, ob ich das in Betracht ziehen soll. Aber die sind alle so jung, da habe ich Angst, dass ich mir da irgendwas wehtue, wenn ich mir den im Keller verschwitzt rumgrapple. Was ich aber wirklich gerne mal machen würde, ich habe einen sehr guten Bekannten, der über 20 Jahre Kickboxen betrieben hat, Muay Thai und so und auch gecoacht hat. Und sein Bekannter wiederum hat eine Kickbox-Akademie hier bei uns in der Nähe. Und da trage ich mich schon die ganze Zeit mit dem Gedanken rum, einfach mal reinzuschnuppern, sage ich jetzt mal. Also um auch in Sachen Striking mir mehr Erfahrung anzueignen. Ja, da habe ich halt, ich habe mal ein bisschen Boxen gemacht, aber das ist alles auf einem Niveau, das kannst du vergessen. Aber um einfach besser verstehen zu können, was beim Striking abgeht, wenn ich Kämpfe beobachte, gewisse Verhaltensweisen mir selber erklären zu können, würde ich das gerne nochmal machen. Irgendwie einfach Kickboxen. Natürlich nicht, um erfolgreich zu kickboxen, sondern um einfach zu verstehen, was da vor sich geht. Und Judo und Jiu-Jitsu ist erstmal raus, leider Gottes. Also ich hoffe, ich konnte die Frage jetzt ausgiebig beantworten und richtig auch. Hoffentlich habe ich nichts vergessen. MMA-Guerilla. Den habe ich ja ein bisschen lieb gewonnen auf Twitter. Solange Miocic Weltmeister ist, passt das. Ach, das ist nochmal auf die Heavyweights bezogen, ja, also immer wieder, wenn ich die Rankings mir angucke, muss ich ganz ehrlich sagen, Miocic, Radum, Velasquez, das ist so die Elite, die wir momentan haben, dann hast du JDS, der kurz dahinter anzuordnen ist aus meiner Sicht, Overeem, und dann hast du halt schon so Kandidaten wie Ben Rothwell, der ist auf jeden Fall gut, Ben Rothwell ist auch was, wenn wir schon über Jiu-Jitsu reden, einer derjenigen, die ich immer wieder gerne sehe im Octagon, aber als Champion Ben Rothwell kommt mir irgendwie falsch vor. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt pass mal auf. Ihr habt ja auch immer coole Twitter-Handle und YouTube-Namen. Der Cocaine-User schreibt, ich dachte, Overeem wird alle platt machen, aber Overeem kann einfach nichts einstecken. Ja, also Overeem hat Probleme, aber Übereem, so wurde er früher ja genannt, hätte da bessere Karten. Ja, Alistair Overeem hat Probleme mit dem Einstecken, das stimmt schon. Also er ist nicht sonderlich empfänglich für harte Punches, aber ist prinzipiell natürlich reichen, was das Striking angeht, schon eine extreme Wucht in dieser Heavyweight Division. Also das sollte man ihm nicht in Abrede stellen, machst du ja auch nicht. Aber was das Striking angeht, ist Overeem immer noch einer der Heavyweights, die ich am liebsten sehe. Am liebsten natürlich dann gegen Gegner, die mit ihm striken wollen und nicht ganz so flexibel sind, wie zum Beispiel Miocic, der einfach auf mehreren Ebenen gefährlich sein kann. Overeem ist immer noch ein fantastischer Striker, den ich unglaublich gerne sehe, wenn er zum Beispiel gegen Arlovski kämpft oder so. Also ich mag Alistair Overeem rein aus Kickboxing-Gründen, sage ich jetzt mal, noch sehr. Seo schreibt, Overeem hat auch schon 80 Profi-Fights hinter sich. Irgendwann geht ein hartes Kinn eben kaputt. Absolut, muss man berücksichtigen. Er hat vor allen Dingen extrem harte Kämpfe hinter sich. Also es gibt ja Kickboxer, die werdet ihr auch kennen. Die sind 24-facher Weltmeister in Rudis Boxbude. Und es gibt halt eben Kickboxer wie Alistair Overeem. Und das ist, glaube ich, dann ein wichtiges Detail. Arthur schreibt noch, dass Ayari trainiert in meinem Gym. Er hat gegen Wallhead in Hamburg gekämpft. Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Und er ist auch noch relativ jung. Und von daher ist es schwer jetzt einzuschätzen, ob er noch einen großen Sprung machen kann, den er machen muss, um wirklich erfolgreich in der UFC kämpfen zu können. Also das Level, was er jetzt hat oder damals in Hamburg hatte, reicht halt nicht aus, um in der UFC ein Wörtchen mitreden zu können. Das heißt aber nicht, dass er sich das noch draufarbeiten kann und vielleicht durch einen Campwechsel, nicht, dass dein Camp schlecht ist, aber wir müssen uns nichts vormachen. Die Staaten zum Beispiel haben halt einfach jahrelangen Vorsprung in Sachen MMA-Training. Wenn er das sich offen halten würde, vielleicht nochmal ins Ausland gehen würde, mehr dazulernen würde, dass er dann einen großen Sprung machen kann. Ja, also ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber er hat da definitiv noch Möglichkeiten. Fand letztes Jahr UFC Hamburg richtig geil, okay, lag vielleicht auch daran, dass es mein erstes UFC-Event war. Ja, auch dieser Disclaimer ist von mir immer gegeben. Wer noch nie bei einem UFC-Event war, macht es. Egal wie die Card ist, geht hin. Es ist einfach ein Spektakel, das einmal live gesehen zu haben. Und es ist natürlich geil, wenn dann bekannte Kämpfer im Oktagon stehen, aber eigentlich ist es scheißegal. Mein ersten Kampf, den ich live gesehen habe, war Viktor Peschta gegen Magomedov. Das war so beeindruckend, ganz einfach zwei so Berge an Fleisch in einem Oktagon zu sehen und wie das geknallt hat. Das war einfach unfassbar. Das kann man nicht mit Boxen vergleichen. Nix gegen Boxer, aber das wirkt wie ein Pussysport gegenüber MMA. Also das ist wirklich, das war so beeindruckend und ich saß da, ich hatte ja das Glück, dass ich damals eine Akkreditierung hatte von der UFC und ich saß aber zu dem Zeitpunkt noch auf der Tribüne und habe einfach gedacht, Alter, das ist jetzt hier Peschta gegen Magomedov, ich glaube schon. Das ist jetzt nicht die Weltklasse in Sachen MMA, aber es ist schon wahnsinnig beeindruckend. Wie ist das, wenn da ein Cain Velasquez gegen Junior dos Santos kämpft? Ja, also unfassbar. Guckt euch das definitiv an und holt euch ruhig teure Tickets. Ja, ich bin der Meinung, man kann das einmal wirklich machen. Wenn man diesen Sport liebt, holt euch teure Tickets in den Raum, knallt richtig was raus. Wenn ihr hier zuschaut, dann seid ihr extreme MMA-Fans. Knallt richtig einen raus, macht das einmal mit. Es ist unvergesslich, das garantiere ich euch. Geiler als jedes Fußballspiel. Ja, und ich habe mir auch schon tolle Fußballspiele angeguckt, aber das kann man nicht vergleichen. MMA live zu erleben ist unfassbar und man sollte es einmal gemacht haben. Deutschland braucht einen Star wie McGregor, das würde MMA in Deutschland einen richtigen Kick geben. Kenne immer noch Leute, die nicht wissen, was MMA überhaupt ist. Ich war in Polen, da kennt jeder MMA. Absolut, in Polen geht MMA schon lange durch die Decke. KSW sorgt dafür mächtig Wirbel, brauche ich nicht drüber reden, wisst ihr alle. Und natürlich würde Deutschland einen Star gut tun, ja. Aber du musst immer aufpassen, wen du dir da aussuchst. Nix gegen Nick Hein, aber der ist halt cheesy as fuck. Langweilig im Oktagon. Das hat nichts mit seinem Talent zu tun oder so, ja. Also es ist halt einfach so, dass er keine wahnsinnig unterhaltsamen Kämpfe bietet. Selbst das Ding gegen Dober, das aufgrund des vielen Bluts in gewisser Weise spektakulär war, aber rein von der Kampfästhetik her nichts Spektakuläres war, haut mich da halt einfach nicht aus den Latschen. Und das fehlt vor allem. Ein spektakulärer, erfolgreicher Kämpfer, der den Fokus sozusagen von vielleicht dem ein oder anderen Celebrity auch auf diese Sportart lenkt. Ja, also stellt euch vor, Mats Hummels schreibt auf einmal, wie geil das war, Nick Hein kämpfen zu sehen, weil er besonders gut gegen, weiß ich nicht wen, gekämpft hat. Also das fehlt uns definitiv und die Frage ist, ob man sowas künstlich erzeugen kann, also ob man da sich einen aussuchen kann und den dann pushen sollte oder ob es einfach generisch passiert wie mit McGregor. Also es war jetzt nicht so, dass die UFC McGregor von Anfang an auserkoren hat als den Star für Irland, sondern eigentlich haben die Iren der UFC gesagt, das ist unser Star, den wollen wir. Die Iren, die irischen Fans haben dafür gesorgt, dass McGregor auf die Stockholm-Card kam und ab da ging es einfach nur noch steil bergauf. Weil er wusste, wie er sich verkaufen muss. Und das ist was Einmaliges, sowas wie McGregor gab es so noch nie. Und mir würde es schon reichen, wenn es jemanden gäbe wie Cody Garbrandt oder so. Einfach jemand, der einen gewissen Look hat, eine gewisse Qualität hat und nicht so cheesy rüberkommt wie Nick Hein. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier irgendwie gegen Nick Hein schießen will oder so. Gar nicht. Aber es ist halt einfach nicht der Typ, der für mich MMA in Deutschland repräsentieren kann. Es ist mir zu... Naja. Peter McGregor aus Mülheim? Was? Peter, der schreibt dir Dinge. Moin Leute, bitte helft mir, die 500 Abonnenten zu knacken. Ich abonniere euch zurück. Na, so einfach geht's. Ricardo, echt schade eigentlich, dass die UFC dann in Europa zurückfahren will. Wenn man daran denkt, dass wir aktuell mit McGregor, Johanna und Bisping drei Champions haben. Ja, ich finde es auch ein Stück weit schade. Andererseits würde ich es begrüßen, wenn die UFC zwar die Eventmenge in Europa zurückfährt, aber die Events, die sie dann hier noch veranstalten, einfach besser bestückt. Das würde ich bevorzugen. Ja, also was nützt mir es, 6K zu haben? Das sind dann pro Card 12 Kämpfer und ich kenne vielleicht nur 3 davon. Ja, da kannst du dir halt stecken. Da würde ich mir halt, glaube ich, würde es mir besser gefallen, wenn wir nur 3 Events haben in Europa, aber davon ist eins bestückt mit einem Titelkampf oder sogar ein Pay-Per-View und der Rest sind halt einfach interessante Kämpfer, die auf der Card stehen. Also damit kann ich dann leben. Müssen wir mal gucken, wie das ausgeht. Das ist auch noch nicht in Stein gemeißelt. Es ist nicht so, dass die UFC grundsätzlich ihr Engagement in Europa zurückfahren will. Es geht nur darum, dass man sich jetzt in der Umstrukturierungsphase mit WME erstmal auf das Kerngeschäft oder auf die erschlossenen Märkte konzentrieren möchte, weil das halt relativ sichere Einnahmequellen sind für die UFC. Und aus dem Grund konzentriert man sich aktuell eher darauf. Und wenn die merken, hey, hier und da gibt's Potenzial und da könnten wir was auf die Beine stellen, das könnte gut werden für uns, dann werden die auch Events in Europa machen und vielleicht auch so viel wie vor 1-2 Jahren. Also das ist nicht auszuschließen. Peter schreibt, ich habe insgesamt 27 Jahre Kampfsport gemacht und davon 15 Jahre als Trainer. Hut ab, also mir ist es nicht vergönnt gewesen. Ich habe zu spät die Liebe zum Kampfsport entwickelt. Also natürlich hat mir Judo immer schon gefallen, aber Judo war für mich immer mehr eine Kunst als eine Kampfsportart. Also natürlich ist es eine Kampfsportart, aber das war mehr Schach, ja, als zum Beispiel so stupides Boxen. Ich finde Boxen nicht stupide. Ja, du musst eine gewisse Intelligenz mitbringen, um gut zu boxen. Ist mir alles klar. Aber also so richtig mit Striking und so bin ich erst so 2005 richtig warm geworden. Ja, dann habe ich mir auch viele alte Boxkämpfe und sowas angeguckt. Das mache ich heute auch noch. Also ich gucke mir eigentlich fast jede Woche irgendwelche Boxkämpfe an, die ich durch Zufall finde und lerne Kämpfer kennen, die die meisten kannten und ich habe noch nie was von denen gehört. Ja, also das ist immer noch phänomenal für mich, wie großartig Boxen eigentlich mal war und wo sich jetzt befindet, ist schon schade. Ricardo schreibt, und mit Khabib Gustafsson und Shevchenko 3 Titelanwärter, da geht's nochmal um die europäischen Ambitionen der UFC, so muss man sagen. Der P ist auch aus Baden-Württemberg, das gibt's ja gar nicht. Mickey Gall live im Chat, das finde ich schön. Hofft darauf, dass Mark Hunt wen eigentlich ausnockt. Overeem, ich bin weiterhin gespannt, ob es zu diesem Kampf überhaupt kommen wird. Hunt hat ja jetzt mehr oder weniger gesagt, die UFC hat ihm die Pistole auf die Brust gesetzt, entweder du kämpfst oder du fliegst raus. Und deswegen hat er angeblich den Kampf gegen Overeem angenommen, obwohl er das gar nicht wollte. Jetzt hat er die UFC verklagt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die UFC vielleicht irgendwie so einen Move bringt und sagt, ach, der Overeem soll mal lieber sich verletzen. Ihr wisst, wie ich das meine. Anführungsstriche nach oben. Das könnte ich mir vorstellen, weil für die UFC ist es natürlich gefährlich, wenn Mark Hunt ja so eine Pressekonferenz beiwohnen darf und dann seinen Unmut kundtun kann. Ich bin mal gespannt, ob Mark Hunt wirklich auf dieser Karte dann letzten Endes kämpfen kann. So, Hans Sapai. Richtig oder falsch? Damien Maia beendet 2017 als Welterweight Champ. Falsch. Und warum ich umschwenke, das könnt ihr euch anhören in der letzten Ricky-Folge. Da habe ich mit André Peschke gesprochen. Und da hat der Peschke mir was gesagt, das ich so gar nicht auf der Pfanne hatte. Und zwar, natürlich sah Maia zuletzt phänomenal aus, aber er war immer stark gegen Gegner, die ein schlechtes Wrestling haben. Und es stimmt. Wenn man sich anguckt, Damien Maia, wann war er besonders gut, vor allen Dingen am Boden, wenn er seine Jungs zu Boden gekriegt hat. Und gegen wen ist ihm das gelungen? Gegen Carlos Condit, der schlechte Takedown-Defense hat, gegen Matt Brown, der kein allzu gutes Wrestling hat, und gegen Gegner, die gut wrestlen können, da tut er sich immer ein bisschen schwer. Jetzt brauchen wir nicht lange darüber reden, dass der aktuelle Champion ein phänomenaler Wrestler ist und ein sehr guter Striker. Und das könnte böse ausgehen für Maia. Deswegen sage ich, Damien Maia wird 2017 nicht Champion. Ich würde es ihm aber gönnen. Definitiv. Arthur schreibt nochmal zum Thema Ayari. Der war 3 Wochen in Schweden und hat mit Alexander Gustafsson und Co. trainiert. Ist super im All-Star Gym. Oder wie heißen die? Heißen die nicht All-Star in Schweden? Jetzt muss ich mal nachgucken, dass ich keinen Bullshit erzähle. Wie heißen die da in Schweden? Heißt es nicht All-Star, wo Alexander Gustafsson trainiert? Ich glaube schon. Ich finde es jetzt so auf die Schnelle nicht heraus. Das finde ich richtig. Also das musst du auch machen, wenn du dich in der UFC ja einfach weiterentwickeln möchtest. Musst du dahin gehen, wo die Besten trainieren, und das ist leider Gottes noch nicht in Deutschland. Vielleicht wird es irgendwann auch mal zu einem richtigen MMA-Land. Khabib wird Ferguson platt machen. Auf jeden Fall einer der Kämpfer, auf die ich mich 2017 am meisten freue. Arthur schreibt, nein, El Kukui, all day, every day. Also das könnte noch interessant werden. Auch hier möchte ich mich noch nicht festlegen. Ich muss mir dann immer wieder Kämpfe angucken und geistig die dann schon mal gegenüberstellen, so wie ich es jetzt aktuell auch mit Juliana Peña und Valentina Shevchenko mache. Und es macht mir so viel Spaß, die Kämpfe anzugucken, die Entwicklung der Kämpfer anzugucken. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass Juliana Peña mittlerweile einen schwarzen Gürtel in Jiu-Jitsu hat. Und ich würde mal gerne wissen, von wem sie diesen Gürtel hat. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Denn sie ist ja in beim Six-Jitsu-Team mit Chris Liddell und Michael Chiesa. Und alles, was ich in Erfahrung bringen kann, ist, dass sie eigentlich keinen richtigen Jiu-Jitsu-Coach da haben. Aber ich habe auch gelesen, dass Juliana Peña mal mit Marcelo Garcia zusammen trainiert hat. Aber da ist sie nicht auf der Black Belt-Liste. Also ich würde einfach wahnsinnig gerne mal herausfinden, von wem hat Juliana Peña ihren schwarzen Gürtel im Jiu-Jitsu. Und sowas, ach, ich liebe sowas im Vorfeld zu kämpfen. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn es mal eine Woche Pause zwischen zwei UFC-Events gibt, weil mir das mehr Zeit gibt, um mich auf das nächste Event vorzubereiten. Also ich ist ja nicht so, dass ich irgendwo eine Sendung darüber abhalte, wie jetzt ein Kampf zwischen Peña und Shevchenko ausgehen könnte, ja? Sondern ich mache hier meine Live-Chats und das war's. Aber es interessiert mich einfach, diese Entwicklung zu sehen und mir schon vorzustellen, wie der Kampf dann ausgeht. Und wenn du wirklich Woche für Woche ein Event hast, dann hast du fast nicht die Zeit, dich ausreichend auf den nächsten, nur auf den Main-Event vorzubereiten. So geht's mir jedenfalls, denn ich habe ja auch noch einen Beruf, muss man an dieser Stelle verraten. Ricardo, was haben denn damals die Tickets für Hamburg gekostet? Bin auf MMA erst seit einem halben Jahr aufmerksam geworden und will unbedingt mal live bei einem UFC-Event dabei sein. Also ich kann dir nichts über irgendwelche Ticketpreise sagen. Ich musste Gott sei Dank noch für kein Ticket bezahlen. Aber ich glaube, für den Innenraum hast du schon so 200 Euro hinblättern müssen. Also vielleicht kann jemand in den Chat mal schreiben, was er bezahlt hat für gute Tickets in Hamburg. Mickey fragt mich nochmal, was ich zu BJ Penns Comeback sage. Habe ich vorhin schon gesagt. Er sah halt unfassbar langsam im Vergleich zu Yair Rodriguez aus. Und es ist für mich auch schwer zu sagen, war das jetzt eine ganz schlechte Version des alten BJ Penns oder ist ja Yair Rodriguez so viel besser als die Kämpfer, die früher gegen BJ Penn gekämpft haben. Ist eine Mischung aus allem, aber Fakt ist eins, BJ Penns Zeit im Octagon ist vorbei. Also da braucht man nicht mehr drüber reden. Möglicherweise besiegt er noch irgendwelche anderen alten Opis, aber das kann nicht der Anspruch eines BJ Penns sein. Okay, hier geht's nochmal um BJ Penn. Die Preise für UFC-Tickets würden mich auch interessieren. Ist bestimmt wahnsinnig teuer. Nee, es geht, also in Deutschland geht's. In den USA ist es teuer. Wenn ihr in Las Vegas ein Event beiwohnen wollt, müsst ihr richtig tief in die Tasche greifen. Da zahlst du dann schnell mal $300 für Mittelklasse-Tickets, würde ich nicht empfehlen. Hier in Europa geht's, also da kriegst du auch mal schon für 60 oder 50 Euro noch ein Ticket. Und in Berlin war es sogar so, da war es ja nicht ausverkauft, da wurden die Tickets mehr oder weniger zum Fenster rausgeschmissen. Also ich erinnere mich noch nach den Weigh-ins. Ich habe damals die Antonia, wie hieß sie nochmal, De Feo sehr gut gekannt. Die hat die PR gemacht für die UFC in Europa. Und mit der habe ich ein bisschen auf Twitter hin und her geschrieben und dann mich auch in Berlin mit ihr getroffen. Und die hat mir dann einfach mal so einen Stapel Tickets gegeben nach den Weigh-ins und gesagt, hier, verschenkt die einfach. Und ich habe sie nicht losbekommen, weil alle, die ein bisschen Interesse hatten und die Möglichkeit hatten, nach Berlin zu kommen, die sind eh schon da gewesen. Und die 4, 5, die dann noch ein Ticket wollten, haben im Endeffekt sich unter denen, die dann Tickets verschenkt haben, noch das Beste aussuchen können. Also Das war eine verrückte Zeit damals. Jetzt in Hamburg war es ja so, dass es relativ schnell ausverkauft war. So, ich persönlich bin der Meinung, dass kein deutscher Fighter so wirklich UFC-Niveau hat. Wie stehst du dazu? Ja, aktuell, ich sag's weiterhin, BJ Penn, Peter Sobota ist derjenige, der für mich UFC-Niveau hat. Dennis Siever hatte es mal, scheint so ein bisschen einfach den Höhepunkt seiner Karriere jetzt überschritten zu haben, aber er hat definitiv eine wahnsinnige Qualität. Ich glaube auch, dass viele deutsche Kämpfer von Dennis Siever lernen können. Ich weiß nicht, wie da Zusammenarbeit stattfindet. Ich hoffe, Nick Hein hat für mich, kein UFC-Niveau, nee, und natürlich Pascal Kraus war auch vielversprechend. Also Pascal Kraus sieht halt danach aus, dass er nicht wieder zurückkehren kann ins Oktagon. Hat ja eine schwere Rückengeschichte gehabt, Rückenprobleme gehabt und jetzt schon ewig nicht mehr gekämpft. Selbst wenn er zurückkommen würde, könnte es sein, dass der Sport ihn einfach überholt hat. Aber Pascal Kraus war auch mal ein aussichtsreiches Talent für uns deutsche MMA-Fans. Das Leben ist kein Ponyhof, wird hier angemerkt, das stimmt. Kleiner Tipp an dich, vielleicht ein bisschen kürzer halten bei den Antworten, weil die Fragen werden immer mehr. Ja, es ist mir auch aufgefallen, aber so habe ich es mir ausgesucht und mir macht es auch Spaß. Ende ist doch offen. Heute ist das Ende offen, absolut richtig, René. Maximilian, für mich ist Daniel Cormier der kompletteste Kämpfer zur Zeit, was Kampfgeist und Bescheidenheit angeht. Ganz zu schweigen von seinen Skills, sowohl umringen als auch im Striken. Der kompletteste Kämpfer aktuell in der UFC. Gute Frage. Demetrius Johnson, aus meiner Sicht. Das ist mein Kandidat, den ich dann nenne. Es ist bei Demetrius Johnson halt immer wahnsinnig schwer abzuwägen, ob er deswegen so dominant erscheint, weil seine Gegner so scheiße sind oder weil er wirklich so gut ist. Das ist das Problem. Aber wenn du halt Joseph Benavides gegen Henry Cejudo siehst und merkst, ey, die haben auch richtig was auf dem Kasten und Demetrius Johnson hat die relativ leicht platt gemacht, dann glaube ich schon, dass Demetrius Johnson sehr, sehr gut in der Breite aufgestellt ist und natürlich auch mit Matt Hughes den absoluten Mega-Coach in Sachen MMA hat. Und sie haben auch die Chemie untereinander, dass sie halt einfach perfekt zusammenpassen. Also von daher ist für mich da Demetrius Johnson, glaube ich, noch ein Stücken über Daniel Cormier. Aldo hat sich auch enorm gemacht, hat früher natürlich Probleme gehabt in Sachen Takedown-Defense mittlerweile. Das heißt, Probleme hat er nie gehabt, aber da hat er sich enorm nochmal weiterentwickelt. Ist unglaublich gut aufgestellt in allen Ebenen. Garbrandt schickt sich an, auch sehr breit aufgestellt zu sein. Gutes Striking, sehr gutes Wrestling. Das hat er in der UFC noch nicht so gezeigt, obwohl er im Cruise-Kampf das definitiv angedeutet hat. Aber bis zum Cruise-Kampf war er 0-0 in Sachen Takedown und Takedown-Defense. Also es gab keine Takedowns gegen ihn und keine für ihn. Hat auch keine versucht. Also da könnte auch noch einiges auf uns zukommen, was Überraschungen angeht in Sachen Wrestling. Also zum einen ist er halt ein wahnsinnig guter Striker, aber der ist auch ein sehr, sehr guter Wrestler. Also da freue ich mich drauf, TJ Dillashaw ist da definitiv auch zu nennen. Gibt schon ein paar, die sehr breit aufgestellt sind, aber Cormier gehört mit zu den Top 3, da gebe ich dir absolut recht. Denkst du, Miocic könnte den Undertaker bei WrestleMania besiegen? Ja, das ist eine gute Frage. Zunächst einmal möchte ich, also ich gucke ja kein Wrestling, muss ich erstmal in Erfahrung bringen, ob der Undertaker noch lebt. Das wäre wichtig zu wissen für diese Geschichte. Wie lange denkst du, behält Cody Garbrandt seinen Titel? Ich habe ja in meiner Vorschau, die ich auch auf dem Kanal gepostet habe, gesagt, dass Cody Garbrandt 2017 den Titel verteidigen kann. TJ Dillashaw ist die nächste Titelverteidigung. Ultimate Fighter beginnt, Ultimate Fighter 25, beide sind ja die Coaches. Ich glaube, nachher werde ich dazu nochmal was sagen, weil da auch CM Punk eine Rolle spielt. Die beginnt im April, die Staffel. Das heißt, die werden dann wahrscheinlich nicht vor Sommer oder Mitte des Jahres 2017 kämpfen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Garbrandt 2017 höchstens 3-mal kämpfen wird, eher nur 2-mal. Dann sehe ich noch die Möglichkeit, dass es nochmal zu so einem Cruise-Match kommt. Einfach, dass Cruise jetzt, weiß nicht, Lineker besiegt. Vielleicht gibt es auch einen Superkampf gegen, nicht gegen Mighty Mouse, aber vielleicht gegen Frankie Edgar. Das steht wohl auch im Raum. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Cruz Garbrandt nochmal eine Option wäre. Und da sehe ich auch Garbrandt vorne. Und dann hast du halt so Kandidaten. Caraway, Rivera, Sterling mit Abstrichen. Da sehe ich eigentlich Garbrandt zumindest mal nicht unterlegen. Also von daher glaube ich, dass Garbrandt zumindest 2017 gute Chancen hat, den Titel zu verteidigen. Dillashaw wird die schwerste Nummer werden. Also wenn er das schafft, dann hat er gute Chancen, 2017 den Titel zu halten. Und darüber hinaus irgendwas zu sagen, ist, glaube ich, ein bisschen einfältig. Da halte ich mich also lieber zurück. Wie lang, achso, das habe ich ja gerade eben schon gehabt. Was hältst du von Miocic gegen JDS und Aldo gegen Holloway bei UFC 210 oder 210, wie man das jetzt auch immer aussprechen will? Was habe ich denn da neulich gelesen? Da gibt es schon drastische Gerüchte, muss man fast schon sagen. Ich glaube, Aldo Holloway ist gar nicht so ein schlechter Tipp. Was war denn das noch? Bisping fällt jetzt auf jeden Fall mal bis Mai aus. Der hat sich an der Schulter, glaube ich, operieren lassen. Also das wird nicht zustande kommen. Bisping gegen Joel Romero bei UFC 210. Was war denn das noch? Cormier müssen wir natürlich noch im Auge behalten. Cormier gegen Rumble. Das könnte auf die 210-Card kommen. Was haben wir da sonst noch so? Aldo Holloway, da würde ich mich schon sehr drauf freuen. Und JDS gegen Miocic. Ich würde mich nicht wundern, wenn JDS Cain Velasquez und Fabricio Werdum rechts überholt und plötzlich das Rematch gegen Miocic bekommt. Aber bei Miocic habe ich das Gefühl, dass er gerade wirklich ein bisschen unzufrieden ist. Mit seinem UFC-Vertrag hat er ja gesagt und bereit ist da einfach das Ganze noch ein bisschen auszusitzen. Aber ja, ich hätte kein Problem mit dieser Card für Buffalo. Was ist deine Meinung zu den immer häufiger werdenden Rematches? Zumindest kommt es mir so vor, dass es nach Titelkämpfen sehr oft direkt ein Rematch gibt. Das ist schon richtig. Ich überlege gerade, wann es mich mal gestört hat, dass es ein Rematch gab. Und so auf Anhieb fällt mir da nichts ein. Also ich habe eigentlich kein Problem damit. Meistens gibt es diese Rematches, weil ein gewisses Interesse besteht. Und was mich viel mehr stört, sind diese Interimstitel. Das ist für mich ein riesiges Problem. Da würde ich es besser finden, wenn die UFC mehr Gewichtsklassen bringen würde. Offensichtlich gibt es ja die Interimstitel, um mehr Pay-Per-Views zu verkaufen. Wenn man also unbedingt mehr Champions braucht, um Pay-Per-Views zu verkaufen, würde ich es besser finden, man erfindet nicht irgendwelche Fantasietitel wie jetzt diesen Interims-Light-Heavyweight-Titel, der völlig überflüssig ist. Nicht Light-Heavyweight, natürlich nur Lightweight-Titel. Da würde ich einfach mehr Gewichtsklassen einführen und dann vielleicht auch schon amtierende Champions in anderen Gewichtsklassen die Möglichkeit geben, auf den zweiten Gürtel zu gehen. Ja, also es gibt ja gerade in den höher werdenden Gewichtsklassen das Problem, dass es oft große Gewichtsunterschiede zwischen den Gewichtsklassen gibt und dann lieber nochmal eine dazwischen setzen. Das würde ich dann besser finden. Also ich sehe es da ähnlich wie auch Joe Rogan. Du kannst nicht genügend Gewichtsklassen haben, aber ich hätte kein Problem damit, wenn die UFC noch drei Gewichtsklassen mehr hätte. Und dann hättest du auch ein paar Champions mehr. Diese Interimstitel, die setzen einfach nur den Wert eines Champions herab, finde ich. Also in dem Moment, wo es jetzt halt so ein Lightweight-Interimstitelträger gibt, das finde ich alles totaler Bullshit, muss ich definitiv so sagen. Hab 150 Euro für sehr gute Tickets in Hamburg bezahlt, schreibt der Andrew, also 150 Euro, das kann man mal machen. Nick Hain kann 50% der Lightweights in der UFC für 15 Minuten am Boden festhalten. Nee, nicht mal 50% der Lightweights in der UFC, im Leben nicht. Ich möchte Nick Hain überhaupt nicht klein machen, aber den Gegner, den er da in Hamburg hatte, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, Bang, irgendwas, müssen wir mal nachgucken, wie der hieß, der ist, ich muss mich da immer so ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht ausfallen werde, das ist halt echt eine Pfeife, also und ich habe es jetzt wirklich noch positiv ausgedrückt und jeder kann sich noch daran erinnern, wie schwer sich Nick getan hat gegen diesen Vogel, also ich würde es ja gut finden, wenn Nick Hain eine gewisse Qualität hätte und für Deutschland ein großer Kämpfer werden könnte in der UFC, aber das sehe ich absolut nicht. Ich glaube, dass Nick Hain sogar bessere Chancen hätte, irgendwie im Dart irgendwas zu reißen oder so. Und ohne Training meine ich das. Ricardo, denkst du, es wird demnächst eine 125-Pfund-Klasse für die Frauen geben? Ich denke, es wäre ein wichtiger Schritt und das Interesse der Kämpferinnen ist ja auch da. Jędrzejczyk will zum Beispiel als 125-Pfündlerin kämpfen. Ich habe ja Ende letzten Jahres mal auf Twitter geschrieben, @RickyMMA, dass die UFC plant, eine Women's Flyweight Division zu eröffnen. Und dann kam die Geschichte mit der Featherweight Division und die war eigentlich nicht geplant. Das war so ein Move, der aus der Not heraus geboren wurde und eigentlich für Chris Cyborg die Möglichkeit sein sollte, einen ganz harten Weightcut zu umgehen. Es kam ja jetzt alles anders. Ihr seid darüber ja im Bilde gesetzt, ja, kann man so sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die UFC deswegen die Ambition für die Flyweight Division jetzt erstmal hinten angestellt hat. Aber definitiv war das die Division, die am wahrscheinlichsten war als neue Division für das Jahr 2017, bis dann eben das Cyborg-Drama seinen Lauf nahm. Also ich kann mir vorstellen, dass es diese Division definitiv irgendwann geben wird. Ich hoffe, die gibt es früher, als wir das uns jetzt aktuell vorstellen können und vielleicht schon bis Mitte des Jahres irgendwie, weil ich würde es gut finden. Es gibt so viele Kämpferinnen, die definitiv in der Flyweight Division, in der Women's Flyweight Division besser aufgehoben wären. Man sieht, bei Invicta gibt es einige Talente, die man da abziehen könnte. Es gibt so viele Bantamweight-Kämpferinnen, die eigentlich zu leicht sind fürs Bantamweight. Es gibt so viele Strawweight-Kämpferinnen, die eigentlich zu schwer sind für die Strawweight Division. Ich würde es gut finden, wenn es diese Division für die Frauen in der UFC gibt, absolut. Roberto schreibt, Brock Lesnar war gestern bei mir, er wollte meine, was? Das ist ja Quatsch. Was machst du denn Jux jetzt hier? Gibt es Leute in Deutschland, die du zu gerne mal in der UFC sehen würdest? Wenn ja, welche? Ja, das ist das alte Thema. Ich befasse mich wenig mit Euro-MMA. Also ich lese mir mal Ergebnisse durch, aber ich bin im Endeffekt ein Erfolgsfan, das kann ich einfach so sagen. Ich sehe mir gern die qualitativ hochwertigen MMA-Kämpfer an. Und leider Gottes fehlt es da in Deutschland an solchen MMA-Kämpfen, also hochwertige MMA-Kämpfe. Du findest immer wieder tolle Events in Polen, du findest auch mal wieder gute Events in Großbritannien, aber dann hört es auch schon auf. Möglicherweise gibt es dann und wann mal gute Kämpfe, von denen kriege ich aber nichts mit, weil erstens mal habe ich gar nicht die Zeit, mir die auch noch anzugucken. Die UFC lastet mich da eigentlich schon relativ gut aus und dann habe ich noch Invicta, Titan gucke ich mir das ein oder andere Mal an, Bama, Cage Warriors, also da gibt es schon genügend andere Sachen, die ich irgendwelchen lokalen Events noch vorziehe. Deswegen kann ich überhaupt nicht über die nachrückenden MMA-Kämpfer in Deutschland sprechen, überhaupt nicht. Und ich habe auch kein Interesse, ich mache daraus keinen Hehl. Ich interessiere mich einfach nicht dafür, weil ich die Qualität, die mir da geboten wird, einfach für zu schwach erachte. Das kann man vielleicht damit vergleichen, dass ich jetzt auch keinen Viertliga-Fußball gucke, ja, oder sowas. Ja, weil ich halt einfach keinerlei Interesse an dieser Qualitätsebene des Sports habe. Und ich respektiere dennoch jeden, der diese Sportart auch auf Amateur-Level ausübt. Ja, da gehört so viel Cojones dazu, gegen andere Leute in so einen Oktagon, Ring oder was auch immer zu steigen und diese Sportart auszuüben, da ziehe ich absolut meinen Hut, damit hat das nichts zu tun, aber ich will Black Belts am Boden sehen, ich will Top Striker sehen, das ist das, was ich sehen will und das ist das, was für mich diesen Sport ausmacht, diese Weltklasse in diesen einzelnen Disziplinen und wenn ich halt einfach Kämpfer sehe, die überall gerade mal so ein bisschen was können, das ist mir dann meistens so. Jetzt kommt aber wirklich viel hier. So, ich muss jetzt hier mal ein paar Sachen überbrücken. Johnny schreibt, Ricky, ich schaue deinen Stream. Wo ist mein Interim Belt? Ja, stimmt. Eigentlich hat sich jeder einen Interim Belt verdient, der hier diesen Stream guckt. Jetzt bin ich auch gleich am Ende der Fragerunde angekommen und kann dann noch ein paar News raushauen. Da freue ich mich schon drauf. Roberto schreibt, Ricky, denkst du, dass es eines Tages dem UFC MMA genauso ergehen wird wie Boxen, Fußball etc. Boxen ist schon seit den 90ern, 2000er ziemlich tot. Fußball geht's auch langsam an den Kragen oder da geht's auch langsam los. Es wird jetzt interessant sein, wie die Entwicklungen so mit WME sind. Also da ist es halt so, dass wir jetzt niemanden als Chef, sag ich mal, haben, die sich jetzt einfach deswegen diese Sportart unter den Nagel gerissen haben, weil sie diesen Sport so lieben. Ja, also bei den Fortitas war es halt einfach so, das war eine Herzensangelegenheit. Die lieben MMA und wollten diese Sportart populär machen, weil sie der Meinung waren, das ist ein Sport, der die Leute begeistern kann. Wenn man den richtig anpackt, wird dieser Sport die Menschen begeistern. Und WME hat ein klein wenig andere Interessen. Denen geht es mehr darum, sich den Geldbeutel voll zu machen. Möglicherweise besteht da auch ein sehr großes Interesse an der Sportart, aber hauptsächlich gilt es, Investitionen wieder reinzuholen und natürlich dann irgendwann das ganze Ding mal wieder gewinnbringend abzustoßen oder so viel Gewinn damit zu machen, dass sich das Ganze rentiert hat. Und das macht es halt eben auch gefährlich. Dementsprechend könnte es sein, dass wir noch mehr unnötige Interimstitelkämpfe sehen. Dass wir so Quatschkämpfe sehen wie CM Punk gegen, weiß ich nicht, eine Gummipuppe oder sonst irgendwas. Nur weil es halt irgendwie gerade im Mainstream Gehör findet. Andererseits könnte diese Partnerschaft oder diese Übernahme von WME auch dazu führen, dass WME der UFC ganz neue Türen öffnet und neue Möglichkeiten erschafft. Das wird halt einfach interessant sein. Also die Sportart ist noch zu jung, um sich schon als etablierte Sportart zu wähnen. Ja, sie, mit Sicherheit findet sie mittlerweile statt, auch im Mainstream, aber es ist einfach noch nicht so fest in der Sportwelt verankert, auch nicht in den US-Sportwelten, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich, hier in Deutschland findet es überhaupt nicht statt, müssen wir mal ganz ehrlich sein, aber in den USA hast du ja wenigstens dann sowas wie ESPN und Fox Sports One, die sich dafür interessieren und darüber auch sehr, sehr viel berichten. Aber wenn man die Einschaltquoten sieht und die mit zum Beispiel mit Wrestling vergleicht, ja, mit WWE-Wrestling, da schlackert man immer noch mit den Ohren, wie weit die UFC da noch zurückhängt. Natürlich bei Pay-Per-Views und so ist die UFC ganz vorne mit dabei. Aber sie sind auch enorm von der Star-Power abhängig. Ja, also das ist halt auch nochmal interessant, dass sobald du keinen Conor McGregor, keine Ronda Rousey auf der Card hast und sonst auch nicht jetzt irgendwie was ganz Spektakuläres, verkaufen die halt auch nur 200.000 Pay-Per-Views oder 250.000, obwohl gute Kämpfer auf der Card sind. Demetrius Johnson, ja, verkauft kaum Pay-Per-Views. Großartiger Kämpfer, aber zieht halt einfach nicht. Sprich, der Entertainment-Faktor ist noch so groß. Ja, es zählt nicht die Qualität des Kämpfers, sondern eigentlich das Entertainment drumherum. Und beim Fußball ist es eigentlich nicht so. Ein Champions League-Finale wird, egal wer da im Finale steht, immer für mächtig Wirbel sorgen. Immer. Ja, weil halt einfach die zwei besten Teams Europas gegeneinander antreten. Und ob der eine jetzt enorm defensiv spielt und die andere Mannschaft auch nur irgendwie ein Tor pro Spiel eigentlich erzielt, ist erstmal scheißegal. Du hast trotzdem die Spannung und das Event wird als großes Event verkauft und es werden sich viele Leute angucken. Das sind UFC nicht so. Die besten Kämpfer haben nicht automatisch die beste Pay-Per-View-Quote. Ja, das ist halt noch so ein bisschen das Problem, das ich sehe. Wenn der Sport im Vordergrund steht und nicht so sehr nur der Kämpfer, dann wäre das leichter zu sagen, MMA hat sich etabliert und hat eine rosige Zukunft vor sich. Aber ja, es könnte der UFC deutlich schlechter ergehen. Also sie haben die Möglichkeit, sich zu etablieren und auch langfristig Erfolg zu haben, gar keine Frage. Alles entscheidend ist natürlich auch immer, wie gesagt, was WME so vor sich oder sich vorgenommen hat, so muss man sagen. Was hältst du davon, dass seit McGregor gegen Alvarez, was hältst du davon, dass seit McGregor gegen Alvarez gewonnen hat, fast jeder Champ um einen zweiten Titel kämpfen will? Ja, das ist letzten Endes, ja, das muss ich, wenn ich jetzt mal kurz darüber nachdenke, muss ich da meine erste Antwort, die mir in den Kopf geschossen ist, nochmal ein Stück weit zurückhalten. Diese Überlegungen gab es eigentlich schon immer. Ja, es hat was damit zu tun, wenn dir, glaube ich, so ein bisschen die Gegner und auch die Qualität der Gegner fehlt. Also Anderson Silva, das Thema gab es immer, ob der auf den zweiten Titel gehen könnte, Superfight, GSP, auch da wurde es immer mal wieder thematisiert. Aldo, ja, ich erinnere da noch an Aldo Pettis, da wurde ja auch schon auf den zweiten Titel abgezielt. Diese Thematik gab es schon immer eigentlich in der UFC, wird natürlich jetzt nochmal auf ein neues Level gehoben, dadurch, dass McGregor halt der Erste ist, der es geschafft hat und damit auch so viel Erfolg hat mit dem Weg dahin und so weiter und so fort. Also ich kann es natürlich verstehen, gar keine Frage. Das bedeutet vermutlich, oder das denken die Kämpfer erstmal, dass sie mehr Geld verdienen können, aber da gehört mehr dazu, als einfach nur zwei Titel zu halten. Also McGregor ist nicht deswegen finanziell so erfolgreich, weil er zwei Titel hält, sondern da macht natürlich das Marketing auch noch viel aus. Aber ja, können sie gerne machen. Andrew schreibt, Daniel Weichel ist womöglich zurzeit der beste Deutsche. Stimmt, den habe ich vergessen. Bei Bellator, gar keine Frage, der gehört zu den richtig Guten. Und es gibt noch einen, habe ich auch gerade vergessen, der sollte auch bei UFC Hamburg kämpfen. Wie hieß denn der nochmal? Ach, wenn ihr es wisst, dann schreibt es einfach nochmal rein. Habe ich leider vergessen. Ricky, kannst du schon etwas mehr über dein Gerücht, dass CM Punk in der nächsten Ultimate Fighter Staffel mitmachen will, sagen? Ich glaube, dass es eine gute Idee für Punk ist, obwohl ich seinen Willen... Was? Ich glaube, dass es eine gute Idee für Punk ist, obwohl ich seinen Willen auf diesem Weg in die UFC zu kommen löblich finde. Also ist es so. Das muss ich jetzt erstmal erklären. Ich habe vor ein paar Wochen den gerüchteweise rumgehenden Cast für die Ultimate Fighter 25 Staffel gepostet. Und ein Name tauchte da auch auf und das war CM Punk. Und zuerst dachte ich, okay, das ist Bullshit, da brauchst du nicht viel drauf geben. Dann hat sich das immer mal wieder irgendwo so ein bisschen als Thema aufgetan, dass CM Punk im nächsten Ultimate Fighter Cast sein soll. Und ich habe immer gedacht, das macht da gar keinen Sinn, das ist eine All-Star-Staffel. Sprich, sie wollen da eigentlich Kämpfer ins Haus stecken, die schon mal bei Ultimate Fighter mitgemacht haben und die man möglicherweise auch so ein bisschen noch kennt aus ihrer Ultimate Fighter Zeit. Und da passt der CM Punk überhaupt nicht rein. Dieses Gerücht reißt aber im Endeffekt seit 4-5 Wochen nicht mehr ab. Es gibt immer wieder diese Gerüchte, dass CM Punk da dabei sein soll und dass er ja das Dark Horse sozusagen dieser Ultimate Fighter Staffel werden soll. Und warum ich jetzt heute Morgen darüber geschrieben habe, war, dass es wohl von der UFC oder von einem UFC-Mitarbeiter mehr oder weniger bestätigt wurde, dass einer der Kämpfer, die bei Ultimate Fighter 25 mitmachen, ein aktueller UFC-Kämpfer sei. Also einer, der aktuell oder einen UFC-Vertrag hat, so muss man sagen. Und das kann natürlich jetzt, was weiß ich, jeder mögliche Vogel sein, aber das bekräftigt natürlich wieder das Gerücht, dass es CM Punk sein könnte. Denn eins ist klar, warum hat die UFC CM Punk verpflichtet? Sie haben die nicht verpflichtet, weil sie Angst hatten, dass Bellator CM Punk wegschnappen könnte und CM Punk dort Weltmeister werden kann. Das war nicht der Grund. Man hat CM Punk verpflichtet, um Pay-Per-Views zu generieren, um einfach PR für die UFC rauszuschlagen. Jetzt hat man erkannt, dass er ja in der UFC nicht ansatzweise mithalten kann. Also das war auch so zu erwarten, aber das Ganze wurde von Mickey Gall dann nochmal untermauert. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, wie kannst du noch aus CM Punk möglichst viel Gewinn schlagen? Und da ist es nicht so abwegig, wenn man CM Punk in das Projekt steckt, das für die UFC mal sehr erfolgreich war, aber unheimlich Probleme zurzeit hat, wieder die Fans zu erreichen. Und es könnte sein, dass man einfach Punk dazu nutzt, jetzt wieder den Fokus vieler Fans auf dieses Produkt zu richten. Und man kann natürlich da auch so ein bisschen mitspielen, dass CM Punk halt erst den letzten Ausscheidungskampf in dieser Staffel hat und zumindest mal 4-5 Wochen eine Rolle spielt bei den wöchentlichen Übertragungen und so. Und vielleicht kann man ihn dann auch gegen einen Gegner stellen, der auch nicht allzu viel mehr auf dem Kasten hat. Und es gibt vielleicht noch so ein riesen Upset. Ich meine, es ist halt TV und es ist aufgezeichnet und alles ist möglich. Ich glaube zwar nicht, dass die UFC prinzipiell bei Ultimate Fighter bescheißt, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Also hier geht es um viel, viel Geld. Also ich habe schon größere Skandale in meinem Leben miterlebt, als dass bei irgendeiner Fernsehshow beschissen wird. Also es wäre nicht völlig abwegig, dass CM Punk plötzlich bei Ultimate Fighter auftaucht. CM Punk selber ging eigentlich davon aus, dass er seine Karriere bei Ultimate Fighter beginnen muss. Das war auch seine Idee. Als Dana White ihm das Angebot gemacht hat, in der UFC zu kämpfen, ging CM Punk ganz klar davon aus, dass er zunächst bei Ultimate Fighter antreten muss. Und Dana White hat dann gesagt, nee, das machen wir nicht, du kommst gleich bei einem Pay-Per-View so zum ersten Mal auf die große Bühne sozusagen, nichts Ultimate Fighter, das machen wir nicht. Aber Punk ging davon aus, dass er ins Haus muss. Das heißt, für mich, er ist prinzipiell bereit, diesen Weg zu gehen. Und es könnte sein, dass die UFC sagt, okay, pass auf, prinzipiell wollen wir dich nicht mehr im Octagon sehen, du bist zu schwach, wir geben dir die Möglichkeit, über Ultimate Fighter nochmal in der UFC zu kämpfen. Das könnte sein. Also es ist wirklich nur ein wildes Gerücht, es gibt ein paar kleine Indizien, dass es dazu kommen könnte, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist ziemlich sicher, das kommt so. Also es wäre schon interessant, sage ich jetzt mal. So, was haben wir jetzt hier noch? Nächstes Event, Fox Show, Peña oder Shevchenko. Wie siehst du den Kampf, Peña mit Takedowns und Top Control oder Shevchenko im Stand? Also das, was ich bislang gesehen habe, ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, ich versuche mich da ausgiebig vorzubereiten, ist, dass Juliana Peña kann unheimlich viel Druck erzeugen, gar keine Frage. Aber sie ist auch sehr ungestüm und man hat gesehen, in ihrem zweiten Ultimate Fighter Kampf gegen, war das Sarah Morris? Ich glaube, die war's. Dass wenn du gute Kicks hast, gutes Striking praktisch und ein bisschen so auch von außerhalb kämpfen kannst, kannst du dafür sorgen, dass Peña Probleme bekommt, ihre Aggressionen sozusagen auf die Matte zu bringen. Also sie stürmt halt auf dich zu und reißt dich zu Boden, kloppt dir aufs Maul. Das ist halt so ihr Stil, tough ohne Ende. Aber wenn du ihr halt vorher ab und zu mal ein bisschen wehtust und sie grundsätzlich auch auf Abstand halten kannst durch gute Kicks, gutes Striking, dann hat sie Probleme, in ihre Lieblingsposition zu kommen. Clinch und dann auch die Top-Control, die von dir angesprochen wurde. Fakt ist eins, was Shevchenko nicht möchte, überhaupt nicht möchte, ist auf dem Boden zu liegen und dann gegen Joanna Peña grappeln zu müssen. Das ist eine fatale Position aus meiner Sicht für Shevchenko. Im Clinch hat sie immer noch gute Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen, weil sie einfach eine große Muay Thai-Erfahrung hat und da der Clinch ein ganz, ganz wichtiges Stilmittel ist. Also von daher kann ich da noch nicht hundertprozentig sagen, ob Shevchenko so sehr unterlegen wäre im Clinch. Im ersten Moment würde ich aber sagen, dass auch der Clinch Peña eher zugute kommt. Aber dann hat Shevchenko immer noch ihr unglaublich gutes Striking und gerade ihr defensives Striking ist wahnsinnig gut und gefährlich. Und deswegen tendiere ich Stand heute, und ich bin mit meinen Recherchen noch nicht ganz fertig, in Richtung Shevchenko. Aber Peña hat auch enorme Schritte gemacht seit ihrer Verletzung, seit ihrer Ultimate Fighter Zeit. Also auch da, es ist ein sehr interessanter Kampf und ich tendiere aktuell ein bisschen zu Shevchenko. So, Ricardo schreibt, was weiß eigentlich jemand, was mit Martin Buschkamp ist? Genau um den ging's. Der sollte bei Hamburg, UFC Hamburg kämpfen. Der sollte doch damals bei UFC Hamburg kämpfen, schreibt er auch. Hat sich dann aber, glaube ich, verletzt. Seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Ja, ich bin ehrlich, interessiert mich auch nicht so sehr. Aber das stimmt. Alles, was du schreibst, ist richtig. Alex Nike schreibt, was geht? Ja, das freut mich auch. Jens, hätte gehofft, dass Buschkamp jetzt auf die London-Card in den Prelims steht. Von mir aus. Vertrag hat er auf jeden Fall. Das ist richtig. Den hat er unterschrieben. Peña ist gefährlich. Hab ein Video gesehen. Da tritt sie einem armen Teufel voll in die Eier. Aber mal ganz ehrlich, von Joanna Peña sich in die Eier treten zu lassen, ist auch eine Art Fetisch, glaube ich. Also ausprobieren würde ich es mal. So, was habe ich noch auf meinem Zettel stehen? Struve hat sich verletzt, die alte Sau, und kann also nicht gegen Juno dos Santos bei UFC Halifax kämpfen. Dafür gibt's den großartigen Kampf Hendricks gegen Lombard bei UFC Halifax. Und ich war da ehrlich gesagt nicht so begeistert von dieser Kampfansetzung. Natürlich ist es interessant, weil zwei ehemalige Welterweights sich jetzt in der Middleweight Division wieder treffen. Macht auch definitiv mehr Sinn für Johnny Hendricks in der Middleweight Division zu kämpfen. Ich bin aber der Meinung, nach seiner letzten Niederlage und überhaupt noch seinen letzten Leistungen bräuchte er eine viel längere Pause und muss sich vielleicht auch komplett neu aufstellen. Also da sind so viele Löcher, die es eigentlich noch zu stopfen gilt. Und damit meine ich jetzt nicht die im Bauch, da hat er definitiv nichts mehr zu stopfen. Dass ich der Meinung bin, dass dieser Kampf zu früh für ihn kommt. Ihm hätte es vielleicht gut getan, sich jetzt erstmal noch eine Weile einfach weiterzuentwickeln, vielleicht ein neues Camp zu suchen, sich überhaupt nochmal zu überlegen, was er erreichen möchte und welche Möglichkeiten er dafür sieht, dass er Dinge noch erreichen kann. Und was ich glaube, ist, dass Hendricks seinen Vertrag einfach jetzt auskämpfen möchte, ähnlich wie es ja mal Josh Koscheck gemacht hat. Einfach jeden Kampf annehmen, egal wie und was, Hauptsache meine Kämpfe sind abgerissen und dann kann ich irgendwo anders hingehen. Ich glaube, das ist Hendricks Taktik hier in dem Fall. Und ich glaube, dass Lombard den zerstören wird. Ich glaube wirklich, dass Lombard Johnny Hendricks zerstören wird. Und ich gebe einen Fuck auf den Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hendricks ist nicht mehr der Hendricks, den wir noch vor 2-3 Jahren gesehen haben. Dann ist das Gewissheit geworden, was eigentlich mittlerweile schon jedem UFC-Fan klar sein sollte. Die Black Zillions gibt's nicht mehr. Glenn Robinson, der ehemalige Finanzier dieses Teams, hat sich mit einigen Leuten überworfen, mit Coaches und so weiter und so fort. Die bekanntesten Leute, Rumble Johnson, Rashad Evans, Kamaru Usman, Michael Johnson, die bleiben zusammen, trainieren unter Henry Hooft weiter in Florida. Henry Hooft, der ja aktuell auch viel mit Luke Rockhold trainiert, das könnte interessant werden, ob Rockhold da sich vielleicht campmäßig umentscheiden könnte, aufgrund der doch einigen Probleme, die es ja immer wieder bei AKA gibt. Nurmagomedov hat erst gesagt, er ist auch der Meinung, dass es zu viel hartes Sparring bei AKA gibt. Und Luke Rockhold, der ja jetzt auch noch eine zweite Karriere sich versucht aufzubauen mit Modeling und so, ist vielleicht auch darauf angewiesen, dass er einigermaßen geradeaus laufen kann und nicht jedes Mal mit 5 Bänderrissen aus einem Training wieder rauskommt. Ich bin mal gespannt, ob es diese Entwicklung geben könnte. Also Fakt ist eins, die Elite der Black Zillions bleibt mit Henry Hoof zusammen, das ist schon mal nicht schlecht, und bleiben auch in Florida. Die eher etwas mittelklassigen und unterklassigen Kämpfer, junge Talente und so, suchen sich neue Camps. Es gibt auch ein paar, die versuchen, was Eigenes auf die Beine zu stellen, aber prinzipiell kann man zusammenfassen, die Black Zillions sind Geschichte. Travis Brown, das fand ich interessant, hat diese Woche mal bei Blackhouse MMA in LA mittrainiert. Blackhouse ist natürlich bekannt für Anderson Silva und die ganzen Vögel, ihr wisst das. Allerdings ist das der Ableger in Los Angeles, da hat jetzt Travis Brown mal mittrainiert und Travis Brown ist ja auch einer derjenigen, die unter Edmund Tavarian jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht haben. Aber er hat schon klargestellt, er wird sein Camp jetzt nicht verlassen, ja, er bleibt erstmal beim Glendale Fighting Club und wird sich da auch für den Kampf gegen Derek Lewis vorbereiten. Aber ich finde, das ist schon mal, es ist eine leichte Hoffnung schon. Man muss wirklich immer sagen, Travis Brown ist allein das, was Footwork und so anging, wirklich einer der Heavyweights gewesen, die man auf dem Zettel haben musste. Ja, ich sage jetzt nicht, dass Travis Brown ein zukünftiger Champion gewesen wäre oder sonst irgendwas, aber er hat sehr, sehr gutes Footwork gehabt für einen Heavyweight und war da aus meiner Sicht auch beim richtigen Camp. Zunächst bei Alliance, ist dann zu Jackson Winklejohn gegangen und dann zu Edmund Theridian und ja, jetzt bewegt er sich eigentlich überhaupt nicht mehr, außer wenn er umfällt. Also, ach, der Travis Brown, den würde ich schon lieber bei Black House sehen. Ich glaube, Travis Brown würde ich sogar lieber hier bei mir im Hintergrund irgendwie gegen die Lampe schlagen sehen. Das würde wahrscheinlich mehr bringen, als sich da mit Edmund Theridian vorzubereiten. So, dann habe ich eigentlich alles hier abgearbeitet, was auf meinem Zettel steht. Kann ich also wegschmeißen und kann nochmal in den Chat gucken. Da schreibt der Jens, da hat der Andrew wohl recht. Wieso? Hendricks gegen Lombard macht 100% Sinn für die UFC. Sind beide teuer. Loser leaves town. Ich könnte mir vorstellen, dass Hendricks schon in diese Richtung geht, dass er sagt, ich möchte den Vertrag mehr oder weniger jetzt abschließen mit der UFC, vielleicht dann Bellator oder irgendwas, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich muss mal ganz kurz gucken bei Hector Lombard, weil da muss man ja ehrlicherweise sagen, dass Lombard zwar zuletzt nicht die Siege einfahren konnte, aber die Leistungen an und für sich waren ja nicht schlecht von ihm. Also das Ding gegen Dan Henderson, sind wir mal ehrlich, da war er kurz davor, den Kampf zu finishen. Kurz davor bedeutet natürlich nicht, dass er den Kampf gefinisht hat. Also von daher, er hat den Kampf ganz klar verloren, gar keine Frage. Aber es war jetzt nicht so, dass er da deklassiert wurde von Dan Henderson. Gegen Neil Magny muss man ehrlicherweise sagen, dass von 10 UFC-Referees 9 den Kampf vorzeitig beendet hätten und Hector Lombard zum Sieger erklärt hätten. Also auch da Niederlage, klar, ja, geht in Ordnung, aber es war jetzt nicht eine Deklassierung. So, Josh Bergmann, das war die Nummer, als er so ein bisschen nachgeholfen hat. Und davor hat er 2 Siege gegen Jack Shields und gegen Nate Marquardt eingefahren. Also es ist jetzt nicht so, dass Hector Lombard irgendwie unter ferner Liefen läuft, aber er braucht definitiv einen Sieg. Und ich sehe es definitiv so, dass Lombard Hendricks wegkloppen wird, definitiv. Denkst du, Calvin Gastelum hat langfristig eine Chance auf Erfolg gegen Top-Leute der Mittelgewichtsdivision? Absolut, hundertprozentig. Und ich sage euch genau, warum. Calvin Gastelum hat etwas, das man nicht trainieren kann. Das ist, wie sein Körper geformt ist. Er hat die Qualität oder die Gabe, dass der eine ganz eigenartige Körperhaltung hat, sodass er diesen ganzen Gesichtsbereich, der anfällig ist, gerade wenn du jemanden ausknocken willst, immer mit seinen Schultern sehr, sehr gut abschirmt. Der hat sehr, sehr gutes Boxen, entwickelt sich da immer noch weiter. Guter Wrestler, ist also auch ein sehr kompletter Kämpfer, der sich, wie gesagt, immer noch weiterentwickelt und der einfach so diese ganze Körperhaltung hat, die ihn nicht unantastbar machen, aber zumindest den Vorteil geben, dass er sich auch mal Fehler erlauben kann und diese enden für ihn nicht gleich fatal. Aus meiner Sicht ist Calvin Gastelum jemand, der definitiv mal einen Titel halten kann in der UFC. Ob das jetzt in der Middleweight Division ist oder in der Welterweight Division ist, liegt natürlich an ihm. Ich glaube, dass er in der Middleweight Division Probleme haben dürfte, dann die ganz großen Jungs zu besiegen. Ich meine, wenn ich mir jetzt Gastelum gegen Jacare vorstelle, das könnte enge werden. Ja, andererseits könnte ich mir Gastelum gegen Michael Bisping sehr gut vorstellen. Also es ist natürlich dann auch wieder Styles Makes Fight, also das ist wieder so eine Sache, wenn du die richtigen Gegner bekommst, dann kannst du natürlich auch Champion in der Middleweight Division werden, aber prinzipiell hat er den Körper für einen Welterweightler, also er muss gucken, dass er seine Ernährung in den Griff bekommt, dass er sein Gewicht unten hält, dass er einfach in der Offseason nicht so viele Schweinehälften frisst und ja, einfach ein bisschen professioneller mit seinem Talent umgeht, denn er hat aus meiner Sicht eine Gabe, ja, er hat unheimlich viel Talent und er darf das nicht einfach so wegschmeißen, also er muss sich da einfach am Riemen reißen, disziplinierter sein und dann hat er riesengroße Chancen in der Welterweight Division wirklich einen Titel zu gewinnen. Da bin ich mir relativ sicher. Was sagst du zum Retirement von Tim Kennedy? Wird er das Gesicht der MMA Fighters Association? Gibt's die noch, ist die große Frage. Interessant fand ich einen Artikel, wo habe ich den gelesen? Was auf Bloody Elbow, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, da hat ein Journalist darüber berichtet, dass er mehrfach von, wie hießen sie nochmal, Triple M Double A oder Double M Triple A, irgendwie so, angeschrieben wurde und ja, ob man nicht ein Interview mit dem und dem machen möchte und hin und her. Und er hatte halt keine Zeit, weil er sich auf 207 vorbereitet hat und auf 206, der Journalist. Und er hat gesagt, pass auf, mach mal im neuen Jahr, ich melde mich dann. Und jetzt versucht er eigentlich schon das, den ganzen Monat irgendjemanden bei AAA oder bei AAA zu erreichen und erreicht niemanden mehr. Also so ein bisschen hat diese Tim Kennedy Organisation, da sage ich jetzt mal, an Momentum verloren. Gut möglich, dass Tim Kennedy versucht, das Ding noch wieder einigermaßen am Laufen zu halten und auch wieder anzukurbeln, aber sind zu viele Kämpfergewerkschaften. Das funktioniert so nicht. Wenn die sich zusammentun würden und an einem Strang ziehen würden und auch diesen finanziellen Aspekt, also das hat man ja schon so ein bisschen mitbekommen, dass Björn Rapney auch nicht ganz abgeneigt ist, damit auch ein bisschen Geld zu verdienen mit dieser Organisation. Wenn das mal aus dem Fokus rückt und wirklich die Kämpfer in den Fokus rücken, dann hat da so eine Gewerkschaft absolut ihre Berechtigung und da bin ich sofort dafür. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das funktioniert so noch nicht. Und ja, zu seinem Rücktritt kann ich nur sagen, war jetzt vielleicht auch an der Zeit. Also er hat das einfach realistisch eingeschätzt. Er wird keinen Titel mehr tragen können in der UFC. Das sehe ich auch so. Vielleicht mit Glück. Natürlich kann der Bisping besiegen, aber er sieht natürlich auch, wenn ich halt gegen so Typen wie Kelvin Gastelum keine Chance habe, warum soll ich mich jetzt hier noch mit quälen? Ja, ist okay. Er hat in der UFC nie das abrufen können, das Potenzial, glaube ich, was er eigentlich hatte. Hat auch ein bisschen Pech gehabt, aber dafür bei Strikeforce voll abgeliefert. So kann ich es im Endeffekt sagen. So. Cool, dass ihr auch UFC schaut. Ja, jetzt bin ich ja völlig von der Rolle. Ist einfach jetzt zu lang für mich, Leute. Jetzt ist auch mal, irgendwann ist auch mal Schluss. So. Ich wollte sagen, dass ich mich dem Ganzen anschließe. So. Und jetzt verabschiede ich mich. Himmel, Arsch und Zwirn. Wie lange senden wir denn hier eigentlich schon? Das kommt mir gefühlt so vor, als würde ich den ganzen Tag hier senden. Jetzt reicht's nun wirklich mal. Hat mir dennoch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das Mikrofon hat durchgehalten. Ricky ist auf Twitch. Und zwar twitch.tv/RickyPalm. Ab 60 Follower gibt's eine Facecam. Das ist eine Ankündigung, die gab es so noch nie bei einem Livestream. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Muss jetzt ganz schnell was trinken. Meine Lippen sind trocken und alles. Also, Wahnsinn. Bis dann. Ey, Podcast-Hörer, ihr seid noch da. Hey, das war ein heißer Ritt. Ohne Scheiß. Heute war richtig was los im Chat. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ihr müsst auch unbedingt mal einschalten. youtube.com/c/nonpg. Also schaut mal vorbei. Jetzt habe ich das Problem, dass mein ganzer Mund von dem ganzen Gefasel hier so trocken ist und ich muss ihn unbedingt mit was Flüssigem ausspülen, sonst geht das hier gar nicht mehr klar. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dann. Danke fürs Zuhören und nochmal der kleine Hinweis, bewertet meine Podcasts auf iTunes am besten mit 5 Sternen und am besten auch mit einem kleinen Text. Das hilft mir, mehr Relevanz in dieser iTunes-Podcast-Welt zu erlangen. Es hilft mir natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, also wäre es schön, wenn ihr das auch noch tun könntet. Vielen Dank dafür und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.